nothing can harm us. We're living in the glory. Wir leben in der Herrlichkeit. Nothing can harm you. Nichts kann dir etwas You're anhaben. Living in the realm of God. Du lebst im Raum the Gottes. Realm where all things are possible. Dem Raum, wo alles möglich where ist. Every impossibility is turned into his possibility. Wo jede Unmöglichkeit in every seine Möglichkeit umgedreht wird. Is off. Jeder Grenze ist there weg. Are no limitations in the glory. Da gibt's keine Begrenzungen Every in der Herrlichkeit. Every limitation that fear has tried to put on you is off. Jede Begrenzung, die Furcht auf dich legen wollte, ist Every weg. Every limitation of doubt that the enemy had you in is gone. Jede Begrenzung von Zweifel, in der Feind dich hatte, ist Every weg. Every limitation in your physical body where the enemy tried to put sickness is healed. Jede Begrenzung in deinem physischen Körper, wo der Feind Abundant Krankheit setzen wollte, ist life weg. Belongs to you. Überfluss in der Herrlichkeit. Nichts soll dir was anhaben können. Denn größer ist der in dir ist, denn der in der Welt ist. No limits. Keine Grenzen. No limits. Keine Grenzen. No limits to where you can go tonight in the realm of his glory. In das, wo du hingehen kannst, in dem Oh, the door is wide open. Die Tür ist And weit he has offen. Invited you to come up here. Und er hat dich eingeladen, hierher zu kommen. Is to show you things to come. Sein Herz ist es dir, die Dinge, die kommen werden, zu zeigen. Things that are now and things that are to come. Dinge, die jetzt sind und Dinge, die noch kommen werden. We are in heavenly realms. Wir sind im himmlischen Raum. We are in the glory of God. Wir sind in der Herrlichkeit Gottes. Every limitation has been erased. Und jede Begrenzung ist ausgelöscht worden. Time and space get out of our face. Zeit und Raum sind außerhalb von uns. For we have been made for mercy and grace. Weil wir sind geschaffen für Gnade. Time and space get out of our face. Raum und Zeit sind Because we weg von have uns. Been made for mercy and for grace. Weil wir sind geschaffen für die Gnade. No limitations. Keine Begrenzung. Lord, I thank you for your realms of glory. Herr, ich danke dir für deinen Raum der Herrlichkeit. That you have called us up higher. Dass du uns höher gerufen Lord, hast. Lord, that we have ascended. Dass wir aufgestiegen into sind new heights, in neue Höhen, new dimensions neue Dimensionen of your glory, deiner Herrlichkeit. That we are in the never before seen, dass wir in dem, was in noch nie zuvor gesehen heard, wurde, was noch Lord, nie zuvor that gehört you're unlocking wurde, and revealing mysteries dass untold. Du Geheimnisse aufschließt. Lord, our ears are open and our eyes are open to see and hear what your spirit dass is unsere revealing. Augen und Ohren geöffnet werden zu dem, was dein Geist tut. Every limitation is off of your mind. Jede Begrenzung ist you have the mind of Christ, the ability to perceive and discern what God is doing und saying in this place. Und sagt an diesem Ort. Lord, we welcome your spirit Herr, wir to continue to move us into the greater, the never before seen, the never before heard. Noch nie gehört we welcome you, Spirit, and we yield ourselves completely uns dir komplett hin to your movement. Zu deinem Bewegen. Spirit of God, Geist Gottes, continue to have your way. Hab deinen Spirit Weg mit of God, uns. Move, Heiliger Geist, beweg dich. Breathe afresh. Atme frisch. We welcome your move. Wir heißen dein We welcome willkommen. All that you are Wir heißen alles, was in du bist, willkommen. Place. An diesem Ort. We welcome your freedom. Wir heißen deine Freiheit willkommen. We welcome your liberty. Wir heißen deine Freiheit willkommen. We welcome you. Wir heißen dich willkommen. King of glory. König der Herrlichkeit. Beautiful one. Der wunderschöne. Lover of our soul. Der Liebhaber unserer Seele. Great physician. Großartiger Arzt. Bread of life. Brot des Lebens. Emmanuel. Emmanuel. God with us. Gott mit uns. Oh. God with us. Gott mit uns. God in you. Gott in dir. God in me. Gott in mir. Thank you for this liberty. Danke für diese Freiheit. I believe we have gone places tonight. Ich glaube, dass wir an ganz andere Orte gegangen We're sind heute. Continuing to go places. Und wir gehen auch noch weiter. But I believe that the nations have been impacted by the worship, Aber the spirit worship ich glaube, dass die Nationen beeinflusst werden von diesem Lobpreis, den hier freigesetzt wurde. Weil das sind keine Grenzen. Die Entfernungen sind komplett weg in where der we've been carried. Some of you, I believe, have been carried to the nations. Ich glaube, some of you may still be there. In die Nationen mitgenommen. Einige sind vielleicht sogar noch da. Continue to yield. Also gib dich dem hin. Continue to surrender. Gib dich dem hin. And know there's no limitations. Und wisse, dass es keine Begrenzung gibt in Jesus name. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. I want you to head back to your seat. Stay in the spirit as you do that. Ich möchte, dass ihr wieder an euren Platz geht, aber bleibt im Geist, während ihr das tut. And we're going to get somebody to move this pulpit down. Kann jemand das Pult runterbringen? Thank you, Jesus. Oh, okay. Okay. Okay. Yeah, I'll probably end up moving down there anyway. Yeah. Okay. Praise God. Preis den Herrn. Whew, I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. But I can feel those vibrations of glory. Aber ich kann diese Vibrationen fühlen. Moving in me. Praise God. Preis den Herrn. How many feel something stirring on the inside of you tonight? Wer kann spüren, dass etwas in ihm aufsprudelt? I mean, in your innermost being, you can just feel God working something. In deinem Innersten kannst du einfach spüren, dass Gott etwas tut. You might not be able to put your finger on exactly what it is. Du kannst vielleicht nicht deinen Finger genau darauf legen, was es ist, was er genau tut. But you know that God's working. Who can feel that tonight? Du weißt, dass Gott etwas tut. Wer kann das spüren heute Abend? Those vibrations, the movement of the Spirit. Sometimes when the glory comes, manchmal wenn die Herrlichkeit kommt, it feels like ripples or waves. Dann fühlt es sich an wie so Wellen, up and down through our body, die durch deinen Körper gehen. Janet mentioned last night. Janet hat gestern erzählt, that when she first arrived yesterday, als sie gestern angekommen ist, and we laid down for an hour nap after the overseas flight. Wir haben uns nach dem Flug einfach für eine Stunde hingelegt. She felt those holy tremors, that vibration on the inside. Und hat sie diese heiligen Erschütterungen, diese Vibrationen gespürt. It's a sign of God bringing things into divine alignment. Und das ist ein Zeichen, dass Gott Dinge in göttliche Ordnung bringt. So I'm prophesying over you tonight. Einige haben prophezeit heute Abend. But I'm also bringing some clarification to things that you're feeling in the spirit. Aber ich möchte auch klarstellen, was die Dinge, die du in deinem Geist God's spürst. Bringing things into divine alignment. Gott bringt Dinge in die göttliche Ordnung. And what's so amazing about the glory realm? Und was so wunderbar über diesen Herrlichkeitsraum ist. In this realm, there are times when God will do things we don't even know that we need. Und da tut Gott manchmal Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie brauchen. He's working in the forefront, but he's also working in the background. Also er wirkt im Vordergrund, aber auch im Hintergrund. In other words, there's some things that we recognize. Also es gibt dann Dinge, die wir einfach erkennen. We might say things like, "Oh, I can tell that God's changing my mind, the way that I'm thinking." Oh, zum Beispiel sagen wir, ja, ich kann merken, wie Gott mein Denken verändert. Or God's changing my words, the way that I'm speaking. Oder Gott verändert die Worte, die ich spreche, wie ich spreche. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. But when I grew up and I grew up in the church. Aber ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. I'm not sure what kind of sayings you have in German or whatever language you speak. Ich weiß nicht, welche Sprichworte ihr da im Deutschen habt oder wie ihr da sprecht. But there's sometimes we've said very funny things in English. Aber da gab es manchmal sehr lustige Dinge, die wir auf Englisch gesagt haben. They're not even really funny. They're actually demonic. Die sind eigentlich gar nicht lustig, sondern die sind tatsächlich dämonisch. Because like if we're wanting to know some information and people are holding it back. Wenn wir zum Beispiel Informationen wissen wollen und Leute halten es zurück. We would say things like, I'm dying to know. Dann würden wir sowas sagen wie, ich sterbe danach, es zu wissen. That's a horrible thing to say. Und das ist was Schlimmes, was zu sagen. Because you're giving permission for a murder spirit. Weil da gibst du einem Geist des Todes to come into your life. Dass er in dein Leben kommen kann. No, we're not dying to know. I'm being taught patience. Praise God. Also wir sterben nicht, um das zu wissen, sondern ich werde auch Geduld gelehrt. I've discovered that when we come to the glory, weil ich habe gelernt, weil wenn wir in die Herrlichkeit God kommen, begins to change our vocabulary. Dann ändert Gott unser Vokabular. We can't talk the way we used to talk. Dann können wir nicht mehr so sprechen, wie wir immer He gesprochen haben. He begins to take away the foul language. Weil er nimmt die faule Sprache weg. He takes the curse words out of our mouth and fills our mouth with blessing. Er nimmt die Fluchworte von uns weg und füllt unseren Mund mit Segen. We get a glory vocabulary. Wir kriegen ein Herrlichkeitsvokabular. He changes the way that we're thinking. Es nimmt das die Art, wie wir denken, ändert es. Changes our perspective. Er ändert unsere Perspektive. We begin to see things in the light of his glory. Wir sehen die Dinge im Licht seiner Herrlichkeit. And it's amazing. Und das ist wunderbar. And these are some noticeable changes that we can recognize right away. Und das sind Veränderungen, die wir direkt bemerken können. But then there's a lot of stuff that he's doing in the background, things that we don't even realize. Aber dann gibt's noch vieles, was im Hintergrund passiert, was wir gar nicht wahrnehmen. The Bible says that for those that love the Lord. Und die Bibel sagt, für die, die den Herrn lieben, he is working all things together for our good. Wirkt alle Dinge zum Besten. And I want you to lift your hands right now in the glory. Und ich möchte, dass ihr eure Hände jetzt hebt in der Herrlichkeit. Because we're singing this little line that came in the spirit. Weil wir sehen, dass diese Linie, die im Geist kam. Nothing can harm me. I'm living in the glory. Oder wir haben das gesungen im Geist, dass nichts uns etwas anhaben kann in der Herrlichkeit. Nothing can harm me. I'm living in the spirit of God. Nothing can harm me. Nichts kann mir etwas anhaben. Ich lebe im Geist Gottes. I'm living in the glory. Nichts kann mir etwas anhaben. Ich lebe in der Herrlichkeit. Nothing can harm me. I'm living in the realm of God. Nothing can harm me. Kann mir etwas anhaben. Ich lebe im Raum Gottes. In the glory. In der Herrlichkeit, wow. There's divine protection. Da ist göttlicher Schutz. In the glory. In der Herrlichkeit. There's all sufficient provision. Da ist für Versorgung. In the glory. In der Herrlichkeit. The enemy is stopped in his tracks. Der Feind wird gestoppt. Oh, I'm reminded of that scripture. Ich erinnere mich gerade an diese Schriftstelle. That says, no weapon formed against you shall prosper. In der es heißt, keine Waffe, die gegen dich geformt wird, soll Erfolg haben. It's kind of an amazing revelation. Das ist eigentlich eine wunderbare Offenbarung. Because it doesn't say that the weapon won't be formed. Weil es heißt nicht, dass die Waffe nicht geformt werden wird. But it says that the weapon that is formed, sondern es heißt, dass die Waffe, die geformt wird, won't prosper. Keinen Erfolg haben wird. In other words, in anderen Worten, in the glory, in der Herrlichkeit, we're not promised that we'll have a life without trouble or problems. Wird uns nicht versprochen, dass wir ein Leben ohne Probleme haben werden. Jesus said, in the world, Jesus sagt, in der Welt, you will have tribulation. Werdet ihr erschüttert oder Angst haben? Then he added to that, Probleme haben. Dann hat da hinzugefügt. And he said, but be of good cheer. Dann hat gesagt, aber freut euch oder seid. For I have overcome the world. Denn ich habe die Welt überwunden. The overcomer lives in you. Der Überwinder lebt in dir. When the troubles come. Wenn die Probleme kommen, when the weapons that have been formed come at you, wenn die Waffen, die geformt wurden, gegen dich kommen, the promise you have in the glory, das, die Verheißung, die du hast in der Herrlichkeit, is that what the enemy's trying to do, ist das, was der Feind versucht zu tun, cannot prosper in the life of a child of God, dass das keinen Erfolg haben kann im Leben eines Kindes Gottes. If we choose to live in the truth, wenn wir uns entscheiden, in der Wahrheit zu leben, if we choose to live in the light, wenn wir uns entscheiden, im Licht zu leben, if we choose to live in the glory realm, wenn wir uns entscheiden, im Herrlichkeitsraum zu leben, every other realm is subject to the glory realm. Weil jeder andere Raum muss sich dem Herrlichkeitsraum unterordnen. Janet was talking this morning about facts and truth. Janet hat heute Morgen gesprochen über Fakten und die Wahrheit. In the book of James we can read about two wisdoms. Im Buch Jakobus können wir jetzt über über zwei Weisheiten lesen. We read about earthly wisdom and heavenly wisdom. Wir lesen über irdische Weisheit und himmlische Weisheit. Now it's an interesting thing. Und es ist interessant. Solomon, King Solomon, König Salomo. The Bible tells us that he was the wisest man who lived on earth until the time of Jesus, until Jesus came. Und die Bibel sagt, dass der weiseste Mensch auf Erden war, bis Jesus gekommen ist. And then Jesus' wisdom far outshone Solomon's. Und dann war Jesus Weisheit weit über der von Salomo. The reason why is because Solomon, und der Grund war, weil Salomo walked in heavenly wisdom, ist gewandelt in himmlischer Weisheit. And then later in his life, aber dann später in seinem Leben, he got entangled with the wisdom of the earth. Hat sich verstrickt mit der Weisheit der Welt. And actually, if you read Solomon's story, und wenn du die Geschichte von Salomo liest, his end was not very good. War sein Ende nicht sehr gut. You can walk in the wisdom of the world, du kannst in der Weisheit der Welt leben, and think that you know everything. Und denken, dass du alles weißt. But the wisdom of the world does not lead to good things. Aber die Weisheit der Welt führt nicht zu guten Dingen. Actually, the wisdom of the world leads to destruction. Sondern die Weisheit der Welt führt zur Zerstörung. Some of the world's wisdom, ein bisschen der Weisheit der Welt, says you need to push and shove to get ahead. Heißt, du musst drücken und andere unterdrücken, um nach vorne zu kommen. World's wisdom says, don't care about anybody else, just care about yourself. Die Weisheit der Welt sagt, kümmere dich nicht um die anderen, kümmere dich nur um dich selbst. You got a job to do, baby, just do it. Du hast einen Job, den du erfüllen musst, mach's einfach. Whatever it takes. Was auch immer es braucht. Lie, steal, cheat. Lüge, klauen oder betrüge. The wisdom of the world says, accumulate wealth for yourself. Die Weisheit der Welt sagt, eigne dir selbst Vermögen an. Don't give it away. Gib es nicht weg. If you give it away, you'll be poor. Wenn du es weggibst, dann bist du arm. So just hoard up, stockpile. Also horte es einfach. Collect more, more, more, more for yourself. Sammel mehr für dich selbst. Who cares if they don't have nothing? They deserve it. Wen kümmert's schon, dass die anderen nichts haben? Die verdienen das schon. That's the world's wisdom. Das ist die Weisheit der Welt. But heavenly wisdom is different. Aber die himmlische Weisheit ist anders. Actually, heavenly wisdom says, sondern die himmlische Weisheit sagt, a generous man, ein großzügiger Mensch, we could say a generous woman, a generous person, oder eine großzügige Person, will prosper, wird Wohlstand erwerben. This is so contrary to worldly wisdom. Das ist so gegen die weltliche Weisheit. It's so opposite from what you'll learn from the world. Das ist so gegen das, was du von der Welt lernst. A generous person will prosper. Eine großzügige Person wird Wohlstand bekommen. Those who refresh others, die andere erfrischen, shall themselves be refreshed. Sollen selbst erfrischt werden. And it's this beautiful picture. Und es ist dieses wunderschöne Bild. Of pouring out water. Wo man Wasser ausgießt, giving of bread and wine, Brot und Wein ausgibt, seeing somebody being refreshed, being restored to health, wie jemand erfrischt und wiederhergestellt wird, somebody else being blessed, jemand der gesegnet wird. And the Bible says, as you do unto others, it will be done unto you. Und die Bibel sagt, so wie du es zu anderen tust, so wird es dir getan werden. That's a lot of sowing and reaping. Das ist viel Säen und Ernten. Whatever a man sows, that shall he also reap. Was auch immer jemand sät, das soll er auch ernten. So God's teaching us in his glory. Also Gott lehrt uns in seiner Herrlichkeit. We feel the waves, we feel the ripples, we feel the vibrations. Diese Wellen, diese Erschütterungen. Oh, we're being recalibrated. Oh, wir werden wieder like neu kalibriert. Recalibrated. Mir gefällt das Wort. Neu it's kalibriert. Spiritual, es ist geistlich. It's emotional, es ist emotional. It's physical, es ist physisch. It's financial, es ist finanziell. It's relational, es ist in unseren Beziehungen. Every area of our life, es ist in jeder Gegend unseres Lebens. When we come to the glory, wenn wir in die Herrlichkeit kommen, we become recalibrated. Dann werden wir neu kalibriert. It's amazing when we come into the glory realm, es ist wunderbar, wenn wir in den Herrlichkeitsraum God kommen. God begins to teach us by his spirit. Dann lehrt uns Gott durch seinen Geist. And when we're taught by the Spirit, und wenn wir von seinem Geist gelehrt werden, we have to unlearn some things that we were taught in our past. Dann müssen wir Dinge wieder uns unlernen, die wir in der Vergangenheit gelernt haben. But God is so faithful to do it. Aber Gott ist so treu darin, dass er es tut. But we have to give him permission to do it. Aber wir müssen ihm die Erlaubnis geben, es zu tun. And this is something else that Janet mentioned this morning when she was talking. Und das war auch eine Sache, die Janet heute Morgen erwähnt hatte. Did you enjoy Janet's session this morning? Habt ihr Janet's Session heute Morgen genossen? Yeah. Janet has recently written a brand new book. Janet hat kürzlich ein ganz neues Buch geschrieben. Called Childbirth in the Glory. Und das heißt, I need one of you to go get it, because I don't think Geburt in der, right in der Herrlichkeit. Grab me a few things. I want to be generous tonight. Liberty, grab a few things. Grab a few things. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Wow. Janet's recently written. Janet hat kürzlich ein Buch geschrieben. Brand new book about some of the testimony that she shared this morning. Über die Zeugnisse, die sie heute Morgen geteilt hat. Let me ask you a question. Lass mich euch eine Frage stellen. How many people? This is the first time you heard about the concept of childbirth in the glory. Für wen war das heute das erste Mal, dass ihr von dem Konzept von Geburt in der Herrlichkeit gehört habt? Awesome. Wow. All over this place. That's amazing. Überall hier drin. That's amazing. Now. Das ist wunderbar. Janet's revelation came to her when she was pregnant with our first child Lincoln. Die Offenbarung kam zu Janet, als sie schwanger war mit unserem Sohn Lincoln. And the revelation came that she didn't have to experience pain in childbirth. Und die Offenbarung kam, dass sie bei der Geburt keine Schmerzen haben muss. That childbirth could be quick, it could be accelerated. Dass die Geburt schnell sein kann, dass sie beschleunigt werden kann. Because this is the revelation that came. Weil das ist die Offenbarung, die sie bekommen hat. On the cross of Calvary, am Kreuz von Golgatha, Jesus absolutely obliterated every curse of the enemy. Hat Jesus jeden Fluch des Feindes zerstört. He destroyed every single curse. Er hat jeden Fluch komplett zerstört. So the curse that was put on Eve in the very beginning, also der Fluch, der auf Eva gesetzt wurde ganz am Anfang. Remember in Genesis it says in pain you will have childbirth. Wisst ihr, in 1. Mose heißt es, durch Schmerzen wirst du gebären. That curse was canceled on the cross of Calvary. Und dieser Fluch wurde ausgelöscht am Kreuz von Golgatha. Just like the curse of sin and death was canceled. Wie der Fluch von Sünde und Tod ausgelöscht wurde. The curse of sickness and poverty was canceled. Der Fluch von Krankheit und Armut. Now this is an amazing revelation. Das ist eine wunderbare Offenbarung. For anybody going to have a baby. Für jeden, der ein Baby haben wird. But that's the thing, it's revelation. Aber das ist es ist Offenbarung. And revelation has to be received. Und Offenbarung muss empfangen werden. You have to choose. Du musst dich entscheiden. To come in agreement. Damit übereinzustimmen. With the revelation of God. Mit dieser Offenbarung übereinzustimmen. Just because God provided it doesn't mean it's going to automatically happen. Nur weil Gott es zur Verfügung gestellt hat, heißt es noch nicht, dass es automatisch passieren wird. Jesus provided salvation for the whole world. Gott hat Jesus hat Erlösung für die ganze Welt bereitgestellt. But the whole world is not saved. Aber die ganze Welt ist noch nicht errettet. Because he's given us the freedom and the power of choice. Weil er uns die Freiheit und die Kraft der freien Entscheidung gegeben hat. And that's a really amazing thing when you think about it. Und das ist echt wunderbar, wenn du dir mal darüber die Gedanken machst. In other words, God invites us into partnership with him. Also Gott lädt uns ein in diese Partnerschaft mit ihm. And he says, so be it according to your faith. Und er sagt, es sei wie du geglaubt hast. What you choose, you will receive. Was du entscheidest, wirst du empfangen. He says, today I set before you life and death. Er sagt, ich habe vor dich gelegt Leben und Tod. And sometimes we can be so funny. Und manchmal können wir so lustig sein. We're like, life or death. Wir können sagen, Leben oder Tod. I'm at a crossroads in my life. Oh, das ist jetzt schwierig. What should I choose? Was soll ich mich entscheiden? Life or death? Leben oder Tod? And we're standing there like a deer with his eyes caught in the headlight. Und wir stehen da wie so ein Reh, das in die Scheinwerfer reinblickt. And we don't know what to do. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. So the Spirit of God gently whispers. Also flüstert der Geist Gottes ganz leise zu uns. He helps us with the test. Er hilft uns bei unserem Test. Choose life. Er sagt, entscheide dich fürs Leben. I mean, you can do anything you want to do. Du kannst alles machen, was du willst. But choose life. Aber entscheide dich fürs Leben. Yeah. Yeah. We must choose. Wir müssen entscheiden. To agree with the revelation of God. Dass wir mit der Offenbarung Gottes übereinstimmen. When we agree with the revelation, we might not comprehend it fully. Wenn wir uns mit der Offenbarung übereinstimmen, dann erfassen wir es vielleicht noch nicht komplett. But in choosing to come into agreement with the revelation. Aber indem wir uns entscheiden, mit dieser Offenbarung in Übereinstimmung zu kommen, geben wir Gott die Erlaubnis, to begin to unfold this thing within us. Dass er es in uns offenbaren kann. Oder, And I've found that oftentimes the way that revelation unfolds, und ich habe auch gefunden, dass die Art, wie diese Offenbarung sich offenbart, oder, ja. God will show us to take a step of faith. Gott zeigt uns erst, dass wir einen Schritt des Glaubens machen. And we take that one step. Und wir machen diesen einen Schritt. And then he gives us another step of faith to take. Und dann gibt er uns den nächsten Schritt des Glaubens, then we take den that next step. Und dann nehmen wir diesen nächsten then Schritt. He gives us another step of faith. Und dann gibt er uns einen weiteren Schritt des Glaubens. Revelation Offenbarung is always progressive. Geht immer vorwärts. God's leading us in his spirit. Gott führt uns in seinem Geist into glory realms. In den Herrlichkeitsraum. But we have to be willing, aber wir müssen gewillt sein, to partner with what God's doing. Uns mit dem einzumachen, was Now, Gott tut. Janet wrote this book that contains part of the testimony she shared this morning. Und Janet hat dieses Buch geschrieben, das Teil dieses Zeugnisses enthält, das sie mitgeteilt in the glory. Geburt in der Herrlichkeit. And the subtitle is Prepare for a Pregnancy and Delivery Filled with the Peace, presence and power of God. Und der Untertitel ist, bereite dich vor auf eine Schwangerschaft und Geburt gefüllt mit dem Frieden, der Gegenwart und der Kraft Gottes. What I love about this book, was ich an diesem Buch liebe, it's not just Janet's testimony, es ist nicht nur Janets Zeugnis, but she's laid it out in a way, sondern sie hat es auch dargelegt in auf eine Weise, to teach you by revelation, dass sie dich lehrt durch Offenbarung, how to move in those step by step that she received by faith, wie man in diesen Schritten Schritt für Schritt gehen kann, die sie im Glauben empfangen hat. It's really a handbook. Es ist wirklich ein Handbuch. There's prayers in here. Da sind Gebete drin. There's scriptures you can stand on. Da sind Schriftstellen, auf die du dich There's stellen kannst. Practical activations you can do. Da sind Aktivierungen, die du machen kannst. And of course, it's based on Janet's natural pregnancy. Und es ist natürlich auch basiert natürlich auch auf Janets eigener Schwangerschaft. That when given to the glory became very supernatural. Die sehr übernatürlich war. But so many of us. Aber so viele von uns. We might say, well, I'm past childbearing years. Sagen vielleicht, oh, ich bin schon hinter der Zeit, wo man Kinder bekommt. Oder ich möchte gar keine Kinder mehr. Aber jeder von uns hat einen Traum, den Gott uns gegeben hat. Gott hat uns berufen. Anointed you for an assignment. Er hat dich gesalbt für einen Auftrag. And oftentimes what God gives to us, it seems almost impossible, like it could ever come to pass. Und oftmals ist das, was Gott uns gibt, es sieht unmöglich aus, als dass es je passieren könnte. But he puts it inside of your spirit. Aber er setzt es in deinen Geist. For it to grow, like in a spiritual womb. Damit es wachsen kann, wie in so einem geistlichen Mutterleib. And God's not looking for you to birth this thing in your own ability. Und Gott möchte nicht, dass du das in deiner eigenen Kraft zur Geburt bringst. No. Let me stretch your faith a little bit more. Lass mich deinen Glauben noch ein bisschen weiter herausfordern. We've been taught by worldly wisdom. Wir wurden gelehrt durch weltliche Weisheit. If we're gonna birth something, wenn wir etwas zur Geburt bringen, it's gonna be painful. Dann muss das schmerzvoll sein. I've even heard a lot of Christians say. Ich habe sogar Christen gehört, die gesagt haben. Well, I feel a lot of pain in my life right now. Ich spüre sehr viel Schmerz in meinem Leben gerade. So I must be birthing something. Also muss ich gerade etwas zur Geburt bringen. The devil would love nothing more. Der Teufel würde nichts lieber haben. Than for you to believe. Als dass du glaubst. That you just have to deal with it. Dass du einfach damit, dass du es einfach passieren lassen musst. Well, I guess God's doing something good, so I just have to go through this terrible, terrible experience. Ich glaube, Gott macht ja gerade was Gutes, also muss ich durch diese fürchterliche Erfahrung. God's given me a big vision. Gott hat mir eine große Vision gegeben. So I guess it's just gonna be really painful. Also glaube ich, es wird sehr schmerzvoll. I'm not gonna have any friends. Ich werde keine Freunde and I'm not gonna haben. Have any money. Und ich werde kein Geld and haben. Everyone's gonna desert me. Und alle werden sie and mich verlassen. I've heard this said. Und ich habe das auch gehört. It's lonely at the top. Es ist einsam an der Spitze. Leaders say it. Leiter sagen das, Pastoren sagen it's das. It's lonely at the top. Es ist einsam an der Spitze. As long as you keep on saying that, solange du das sagst, you're going to be very, very lonely. Wirst du sehr einsam sein. But when you begin to change by revelation, aber wenn du durch Offenbarung your perspective, veränderst, deine Perspektive änderst, you can say, I'm at the top. Kannst du sagen, ich bin ganz oben. I got so many friends, I can't even count them all. Ich habe so viele Freunde, ich kann sie gar nicht zählen. Janet and I were talking the other day. I said, we are so blessed. Janet und ich haben kürzlich darüber gesprochen. Wir we sind have so gesegnet. So many friends. Wir haben so viele Freunde. I mean, people we can trust. Leuten, denen wir vertrauen people we can können. To, Leuten, mit denen wir reden people können. We can rely on. Leuten, auf die wir vertrauen Some können. Of those are and Irina Carl. Und einige dieser Freunde sind Pastor Georg und Pastor Irina. Tell you how you know who your friends are. Und ich sag dir, wie du weißt, wer deine Freunde sind. When people write you an email and they're not looking for anything. Wenn Leute dir eine E-Mail schreiben und sie keine Intention dahinter haben. When people send you an email and they're not just trying to book you for the next conference. Wenn Leute dir eine E-Mail schreiben und sie dich nicht nur für die nächste Konferenz buchen wollen. When people text you on the phone and say, hey, how are you doing? Wenn Leute dir eine Nachricht schreiben und einfach nur sagen, hey, wie geht's dir? Und da ist keine andere Motivation dahinter. I appreciate Pastor George. Ich schätze Pastor Georg. Every once in a while he'll send me an email. Er hat mir mal eine E-Mail geschrieben. In. einfach nur zu checken, or communicating wie es mir geht. Some victories that are happening here in Germany. Oder einfach mitgeteilt ein paar things Siege, die wir hier hatten. Dinge, die Gott in unserem Dienst getan and hat. It's wonderful. Und das ist wunderbar. It's wonderful. Das ist wunderbar. God wants to give us a childbirth in the glory. Gott möchte uns eine Geburt in der Herrlichkeit geben. For our visions and dreams. Für unsere Träume und Visionen. To be birthed in the ease of the glory. Dass sie geboren werden in der Einfachheit der Herrlichkeit. You know, if you tried to build a church like this, wenn du versuchst, eine Gemeinde wie diese zu bauen, and this is a beautiful church, und das ist eine wunderschöne Gemeinde, and it's packed out, und es ist voll, you almost really can't fit anybody else in here. Du kannst hier fast keinen mehr reinbekommen. And it was less than 10 years ago, und das war vor weniger als 10 Jahren, that I heard about this vision for the first time, dass ich das erste Mal von dieser Vision gehört hatte. And Pastor George and Irina were so excited about the vision God gave them. Und Pastor Georg und Irina waren so begeistert von der Vision, die Gott ihnen gegeben hat. We feel we know the property where it's supposed to be. Und die haben gesagt, ja, wir wissen auch schon das Grundstück, wo es sein wird. And I was at their house, and then we got in the car and we drove over here to the property. Und ich war bei ihnen zu Hause und dann sind wir hier zu dem Grundstück gefahren. And I can't even remember how it all unfolded. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das alles passiert ist. But what I do remember is I got covered in gold. Aber ich weiß noch, ich war dann auf einmal ganz bedeckt von Gold. I mean, plastered in gold. Ich meine, komplett über voller Gold. And God was confirming this thing, this vision. Und Gott hat diese Vision bestätigt. Pastor George and Irina, Pastor Georg und Irina, are an example, sind ein Beispiel of birthing a vision in the glory. Wie man eine Vision in der Herrlichkeit zur Geburt bringt. Does it mean that there weren't some roadblocks along the way? Das heißt nicht, dass es da auch ein paar Hindernisse auf dem Weg no, gab. No, that stuff will happen. Das wird passieren. But how are you going to deal with it? Aber wie du damit umgehst? Are you going to look at it and start cursing the darkness? Wirst du draufschauen und es einfach die Dunkelheit verfluchen? Are you going to connect with the light of his glory? Oder wirst du dich mit dem Licht seiner Herrlichkeit and just verbinden? Allow his light to shine through you? Und einfach erlauben, dass sein Licht durch dich scheint. The greatest way to deal with darkness, die größte Art und Weise, wie du mit Dunkelheit umgehen kannst, is just turn on the light. Ist einfach das Licht anzumachen. If you don't want it to be dark anymore, wenn du nicht willst, dass es dunkel ist, just flip the switch. Dann betätige einfach den Lichtschalter. I met some people. Ich habe einige getroffen. They show up into a dark room. Die gehen in einen dunklen Raum. Who wants this book right here? Wer möchte dieses Buch? Childbirth in the glory. Geburt in der Herrlichkeit. You're ready to birth in the glory. Du bist bereit, in der Herrlichkeit Dinge zu okay, Geburt bringen. Okay, it's out in the store. Also es gibt's draußen zu kaufen. And you can get it, okay? Und da kannst du es dir dann besorgen. Do you guys have a copy of this? Habt ihr eine okay, Kopie davon? I'm going to sell this to you guys. Because also, I know you'll put it into practice. Yeah, awesome. Wunderbar. There's some people, they show up in a dark room. Manche Leute kommen in einen dunklen Raum. Have you ever been scared in the dark? Warst du schon mal, hattest du Angst vorm Dunkeln? Oh, nobody in Germany ever gets scared in the dark. In Deutschland hat keiner Angst im Dunkeln. Wow, this is amazing. Oh, das ist ja wunderbar. Okay, it's a situation in North America. Also in Nordamerika gibt es sowas. Especially little children. Vor allem kleine Kinder. It's a dark room. Es ist ein dunkler Raum. My daughter Legacy, if it's dark, she won't walk into the room. She doesn't want to walk into the dark Tochter, room. Meine Tochter Legacy, wenn es dunkel ist, dann geht sie gar nicht in den Raum rein. And there's a lot of believers. Und es gibt viele Gläubige. That they, when they walk into a dark place. Die, wenn sie an einen dunklen Ort gehen. Suddenly. Auf einmal. They're overwhelmed with anxiety. Sind sie voller Angst. They're overcome. Sie sind wie übernommen. By feelings. Von Gefühlen. That the enemy tries to plant. Die der Feind versucht feelings zu platzieren. Feelings of fear. Gefühle der Angst. Insecurity. Unsicherheit. Worry. Sorgen. There's a majority of, there's a variety of feelings that come. Das ist eine Vielzahl an Gefühlen, die da kommen. And then because of bad teaching, und dann wegen schlechter Lehre, people will say, well, if it's really dark, there must be a lot of demons in there. Und dann sagen sie, ja, wenn es so dunkel ist, dann müssen da ganz viele Dämonen sein. And as soon as you give your imagination to the enemy, und sobald du deine Vorstellung dem Feind gibst, let me tell you, he will take advantage of that. Lass mich dir das sagen, der wird das ausnutzen. The enemy will play on your mind. Der Feind wird mit deinem Verstand spielen. I remember one time. Ich erinnere mich an eine Situation. I was in North Dakota. Da war ich in North Dakota. And I was doing a weekend of meetings. Und ich habe ein Wochenende mit Meetings Treffen gemacht. I came into my hotel after the meeting. Und dann bin ich danach in mein Hotel gekommen. And the music next door in the room next door was really loud. Und die Musik im Zimmer neben mir war sehr laut. And I thought, oh, I hope they turn that down. Und ich dachte mir, oh, ich hoffe, die machen das jetzt aus. Because I don't like noisy neighbors. Weil ich mag nicht laute, keine lauten Nachbarn. And so I sat there. Also saß ich da. And if you sit by yourself for too long, und wenn du zu lange bei dir alleine mit dir alleine sitzt, the enemy tries to hop on your imagination. Dann versucht der Feind, auf deine Vorstellung aufzuspringen. And then he tries to create scenarios in your mind. Und dann versucht er, Szenarien in deinem Verstand zu erstellen. And I was sitting in my room thinking, how rude these people. Und dann dachte ich in meinem Verstand, ah, wie unhöflich von having denen. Their music so loud partying. Dass sie ihre Musik so laut haben und hier Party machen. So I called down to the front desk. Also habe ich unten am Empfang angerufen. I was gonna report them. Ich wollte sie melden. Oh, someone just got caught. They had their dog in here. Haben sie gerade jemanden erwischt mit seinem Hund? The light exposes. Hallelujah. Praise the Lord. Dog revealed in the glory. Okay. Okay. God loves our little doggies. Gott liebt auch unsere Hunde. We have a little dog named Buttercup. Wir haben einen Hund, der heißt Buttercup. She's a little white furball. Er ist ein kleiner, weißer, flauschiger. She matches our couch. Sie passt zu unserer Couch our white carpet. Und auch zu unserem Teppich. So when people come in the house, also wenn Leute in unser Haus they kommen, think we got the dog is like some home decor. Dann denken sie, der Hund gehört zur she Deko. Matches perfectly with everything in the house. She's so cute. Ja, sie ist so süß. But she loves the glory. Aber sie liebt die Herrlichkeit. And I just finished writing a book this past week. Ich habe letzte Woche ein Buch fertiggestellt. It's coming out fall next year. Und es kommt im Herbst raus. And the whole time I was writing the book at home, she would come just sit at my feet. Und die ganze Zeit, als ich das Buch geschrieben hatte, ist sie immer gekommen und hat sich an meinen Fuß gelegt. She just loves the glory. So, she's so a great friend. Anyway, okay, totally okay. Beside the point. Also das ist jetzt Randnotiz. So I called down to the front desk in North Dakota. Also ich habe in North Dakota habe dann den Empfang angerufen. And I told them, I said, I got next door neighbors, they're very rude. Und ich habe gesagt, ja, ich habe da Nachbarn, die sind sehr unhöflich. They are playing their music full blast. Die haben ihre Musik voll aufgedreht. I would like a little bit of peace and quiet. Ich würde gern etwas Ruhe haben. Can you call down and tell them to stop? Kannst du sie anrufen und sagen, dass sie aufhören sollen? They apologized to me. They said, absolutely, we'll call down. Haben sie sich entschuldigt, gesagt, ja, natürlich machen wir. So I waited 5 minutes. Also habe ich 5 Minuten gewartet. 10 minutes. 10 Minuten. I waited half an hour. Es war eine halbe Stunde. That was really enough time. Das war wirklich genug Zeit. I gave them half an hour grace. Ich habe ihnen eine halbe Stunde gegeben. And the music was still loud. Und die Musik war immer noch so laut. So I thought, well, if they won't listen to the front desk. Also habe ich gesagt, wenn sie auf den Empfang nicht hören. Maybe they'll listen to my shoe. Dann werden sie vielleicht auf meinen Schuh hören. So I took my shoe. Also habe ich meinen Schuh genommen. And I hit the wall with the heel of my shoe. Und hab gegen die Wand gehauen mit meinem Schuh. It's a signal. Be quiet. Das ist das Signal. Sei ruhig. Es nervt like mich. This. Ich mag das nicht. And I waited. Und ich hab gewartet. And the music kept playing. Und die Musik ging weiter. I thought these people are very, very rebellious. Und dann dachte ich, ja, die Leute sind echt sehr rebellisch. Extremely defiant people. Sehr rebellische Leute. Hit the wall with my shoe again. Ich hab nochmal mit dem Schuh gegen die Wand gehauen. I called down to the front desk again. Ich habe den Empfang noch mal angerufen. These people are not turning down their music. Die drehen die Musik einfach nicht runter. And they said, "Oh, I'm sorry. We checked our hotel registry and nobody's actually in that room next to you." Und ich habe gesagt, "Oh, wir haben unser Hotelbuch gecheckt und neben dem Raum neben dir ist gar keiner." I said, "Well, there's really loud music." They said, "We'll come down and check it out." Und dann habe ich gesagt, aber das ist wirklich laute Musik, da haben sie gesagt, "Ja, wir schauen uns das an." They came to my door. Also kamen sie zu meiner Tür. And then they opened the next room door. Und die haben die Tür zum nächsten and Raum I geöffnet. Saw that the room was completely empty. Und ich habe gesehen, dass der Raum komplett leer war. But what happened was the alarm clock that was set to the radio dial. Aber der Alarmwecker, it had turned on, der ist angegangen. And it made this music. Und hat diese Musik gemacht. Now in my mind, in meinem Verstand, I was dealing habe ich mich beschäftigt with some of the rudest people you ever met in your life. Mit den unhöflichsten Leuten, die du überhaupt je kennengelernt hast. The problem, das Problem is that these people did not exist. Ist, dass diese Leute gar nicht existiert haben. There's some Christians. Da gibt's einige Christen, that they see the darkness, die sehen die Dunkelheit, and then they come to the conclusion, und dann kommen sie zu dem Schluss, there must be a lot of demons behind this. Oh, da müssen ganz viele Dämonen dahinter sein. And as soon as you let the enemy hijack on your mind, und sobald du den Feind deinen Verstand nehmen lässt, Suddenly your mind goes to crazy places. Dann geht dein Verstand auf einmal zu ganz verrückten Orten. There were some women that came to my meetings a few years ago. Vor ein paar Jahren gab es ein paar Frauen, die zu meinem Treffen gekommen sind. I was out in California. Es war in Südkalifornien. And they said, it was two women, and the one said, I have an octopus spirit. Und das waren zwei Frauen, und die eine Frau hat gesagt, ich habe den Geist eines Oktopus. And the one beside her said, I have a squid spirit. Und die andere hat gesagt, what? A squid spirit. Ein you know the ones that shoot ink? The squid? Ein Tintenfischgeist. Yeah. And I just kind of looked at them. I said, what are you talking about? Und habe ich gefragt, wovon redet ihr überhaupt? They said, we went to a prophetic meeting. Die haben gesagt, wir sind in ein prophetisches Treffen gegangen. And the prophet discerned. Und der Prophet hat unterschieden. That I have an octopus spirit and she has a squid spirit. Dass ich einen Oktopusgeist hat und sie einen Tintenfischgeist, Quallengeist. And I said, well, what did he do about it? Und dann was hat er da dann gemacht? She said he discerned what we had. Er hat das so unterschieden, ja. I said, what in the world are you talking about? Wovon redet ihr überhaupt? She said, I got his octopus spirit and she has a squid spirit. Ich habe den Oktopusgeist und sie hat den Quallengeist. I laid my hands on their head. I said, come out in Jesus' name. Ich habe meine Hand auf ihren Kopf gelegt und gesagt, komm raus in Jesu Namen. And when I said, come out, und als ich gesagt habe, komm raus, I wasn't talking to an octopus spirit or a squid spirit. Habe ich nicht zu einem Oktopusgeist oder einem Quallengeist gesprochen. I was talking to the spirit of stupidity. Ich habe zu dem Geist der Dummheit geredet. Come out in Jesus' name. Komm raus in Jesu Namen. Stop believing the lie of the enemy. Glaub nicht den Lügen des Feindes. Come out of agreement with that dumb thing. Komm raus mit diesen dummen Sachen. Come into agreement with the truth. Stimme mit der Wahrheit überein. Whom the Son sets free is free indeed. Den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Praise God. Preis den Herrn. Praise God. A few weeks later, ein paar Wochen später, I was ministering in Canada. Habe ich in Kanada gedient. And this man comes up to me. Und dann ist ein Mann auf mich zugekommen. And he said, I've got a snake tied around my waist. Und er hat gesagt, ich habe eine Schlange, die um meinen Bauch ist. I looked at him. Ich habe auf ihn geschaut. I said, what are you talking about? Ich sagte, wovon redest du überhaupt? He said, I went to a prophetic meeting. Er hat gesagt, ich war in einem prophetischen Treffen. And the prophet told me I have a snake tied around my waist. Und er hat gesagt, der Prophet hat gesagt, ich habe da eine Schlange, die um meinen Bauch sich gewunden hat. It's like a python. Es ist wie eine Python. That's sucking the life out of my ministry. Die das Leben aus meinem Dienst heraussaugt. I said, well, what are you doing about it? Und habe ich gesagt, ja, was machst he du darüber? Said, I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich machen soll. I said, come out in the name of Jesus. Ich habe gesagt, komm raus im Namen Jesus. And again. Und nochmal. I wasn't casting out a snake. Ich habe keine Schlange ausgetrieben. I was casting out a spirit of stupidity. Ich habe den Geist der Dummheit ausgetrieben. So I went to another meeting. Also bin ich wieder in ein anderes Treffen gegangen. In Virginia. Es war in Virginia. This is the summer that I call the summer of the zoo. Das ist der Sommer, ich nenne ihn den Sommer des Zoos. You can't even make up things like this. It's crazy. Das kannst du dir gar nicht ausdenken, das ist so verrückt. So I was in Ashton, Virginia. Also ich war in Ashton, Virginia. I got done preaching. Ich habe gepredigt and I was coming down the aisle, und bin an den Gang entlang gegangen. And a family came up to me, und eine Familie ist auf mich zugekommen. And they said, my son has a monkey spirit. Und haben gesagt, mein Sohn hat einen Affengeist. Can I tell you tonight? Kann ich euch heute Abend was sagen? It doesn't matter what kind of animal you're dealing with in your mind. Es ist nicht wichtig, mit welchem Tier du in deinem Verstand zu tun hast. The power of God, die Kraft Gottes, is greater than the power of the enemy. Ist größer als die Kraft des Feindes. You know, Jesus didn't tell us. Jesus hat uns nicht gesagt, that we're going to play around with demons. Dass wir mit Dämonen rumspielen werden. Or that we're going to hold conversations with demons. Oder dass wir Unterhaltung mit Dämonen führen totally werden. Totally pointless. Totally pointless. Komplett sinnlos. Because the demons can't even tell the truth. Weil Dämonen können nicht mal die Wahrheit sagen. So you hold a conversation with them. Also führst du eine Unterhaltung mit ihnen. Who are you? Wer bist du? My name is Legion. I am many. Legion, denn ich bin viele. No, you're not many. You're just one little tiny demon hiding behind the desk inside. Nein, du bist nur ein kleiner Dämon, der hinter meinem Tisch sich versteckt. Like, do you ever see the movie The Wizard of Oz? Habt ihr mal den Film I am the great and wonderful Oz. Habt ihr mal den Film Der Zauberer von Oz gesehen, wo er sagt, ich bin der große Zauberer von Oz? One little old man behind a curtain. Ein kleiner alter Mann hinter dem Vorhang. When you find a demon, wenn du einen Dämon findest, all you gotta do ist alles, was du tun musst, is turn on the lights. Das Licht anzumachen. They're like cockroaches. Die sind wie Kakerlaken. As soon as you turn on the light, sobald du das Licht anmachst, that thing is gonna run for its life. Rennen sie um ihr Leben. It is going to leave immediately. Es verlässt dich sofort. It cannot stay in the light. Es kann nicht im Licht bleiben. The Bible says, "Walk in the light, even as He is in the." Die Bibel sagt, wandelt im Licht, so wie er im Licht ist. God's word is light. Gottes Wort ist Licht. Thy word. Dein Wort. Is a light. Ist ein Licht. Whew. A lamp unto my feet and a light unto my path. Ist meines Fußes Leuchte und eine Lampe auf meinem Weg. God's word, Gottes Wort, is truth, ist die Wahrheit. Do you realize when truth comes to you in the glory? Versteht ihr, dass wenn die Wahrheit zu dir kommt in der Herrlichkeit, you're given all power over every work of the enemy. Dann bekommst du alle Macht über jedes Werk des Feindes. It doesn't matter what curse somebody tried to put on you. Es ist nicht wichtig, welchen Fluch jemand auf dich legen wollte. What kind of voodoo spell they spoke over you. Welche Art von Voodoo sie über dich ausgesprochen haben. It doesn't matter how long the generational curse goes back in your family line. Es ist nicht wichtig, wie weit dieser Generationsfluch zurück in deine Familie geht. Du wirst die Wahrheit kennen. And when the truth comes, und wenn die Wahrheit kommt, it turns on the light, dann macht sie das Licht and an. Immediately, und sofort, the darkness has to leave. Muss die Dunkelheit verschwinden. Now, jetzt, I'm giving you a spiritual warfare key, gebe ich dir einen Schlüssel für geistliche Kampfführung. That is so simple, der so einfach ist. Most people will try to disregard it. Dass viele ihn ignorieren werden wollen. It's too simple. Es ist zu einfach. They say it's just too simple. Die sagen, es ist einfach viel Turn zu einfach. Turn on the light. Mach das Licht an. Yeah, just try it at home. Versuch es einfach mal zu Hause. Like prophetically. Prophetisch. When you go home tonight. Wenn du heute nach Hause gehst. And your house is dark. Und dein Haus ist dunkel. Flip the switch. Dann drück auf den Lichtschalter. And you're going to see all the darkness leaves. Dann wirst du sehen, all die Dunkelheit ist weg. All the darkness leaves. And if there's any shadows, und wenn da noch Schatten sind, that are still in your house, die noch in deinem Haus sind, if you want to deal with them, wenn du mit denen die behandeln willst, all you got to do is get a flashlight in your hand. Musst du einfach nur eine Taschenlampe in deine Hand nehmen. Go over to the go over to the shadow. Geh zu dem Schatten. Turn on your flashlight. Mach die Taschenlampe an. And instantly it goes. Und sofort ist es it weg. It disappears. Es ist verschwunden. Let there be light. Lass, es sei Licht. In the name of Jesus. Let there be light. Lass let there Licht be light. Let there be light. Let there be light. Lass da Licht sein. Let there be light in the name of Jesus. Lass da Licht sein im Namen Jesus. You see, for a long time, für lange Zeit, the enemy's tried to mess with our mind, hat der Feind versucht, mit uns and make Verstand, us believe, zu verwirren und uns glauben zu lassen. That although there's the majority of light in our life, auch wenn da eine Mehrheit von Licht in unserem Leben ist, that we have to hold on to some shadows. Those shadows don't belong to you. Dass wir da ein paar Schatten festhalten müssen. Nein, die Schatten gehören nicht zu dir. The shadows don't belong to you. Die gehören nicht zu dir. Every part of your heart, jeder Teil deines Herzens, every part of your body, jeder Teil deines Körpers, every part of your soul, jeder Teil deiner Seele, God wants to fill it with His light. Wow. Gott möchte es füllen mit seinem Licht. It's amazing in the beginning. Es ist wunderbar am Anfang. When God created the heavens and the earth. Als Gott die Welt erschaffen hat. The Bible shares with us the encounter and it says that God spoke let there be light and light was. Dann teilt uns Gott das mit und die Bibel das mit und er sagt es heißt es Gott sagt es werde Licht und es war Licht. And we read further in that encounter. Und wir lesen dann weiter. And God says he separated the light from the darkness. The word says it. Dann heißt es da, er hat das Licht von der Dunkelheit getrennt. Light and darkness have nothing in common. Licht und Dunkelheit haben nichts gemeinsam. They're complete opposites. Die sind, wow. Es sind komplett gegenteilig. And God's called for you to live as children of light. Und Gott hat euch berufen, als Kinder des Lichts zu leben. Isaiah 60, which is one of my life scriptures. It's our life scriptures as a couple, as a family. Jesaja 60 ist eine der Schriftstellen meines Lebens, auch uns als Familie. It says, "Arise, shine." Das heißt, mach dich auf, werde Licht. For your light has come. Denn dein Licht ist gekommen. And the glory of the Lord has risen upon you. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. What does it look like when the glory? Wie sieht es aus, wenn die Herrlichkeit? With God's light begins to rise upon you. Über dir aufgeht. Mm. I can feel even tonight. Ich kann spüren, dass sogar heute He's Abend. He's shining his light upon you right now. Strahlt er mit seinem Licht über dir? In any places where the enemy has tried to bring dark shadows, und überall, wo der Feind dunkle Schattierung bringen wollte, the light is exposing those areas. Bringt das Licht diese, zeigt das auf, and illuminating places inside of you, und zeigt Orte in dir auf, where you believed a lie, wo du den Lügen geglaubt hast. The truth is coming right now. Wow. Und da kommt jetzt die Wahrheit. Wow. Wow. You will know the truth, and the truth will set you free. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. I want you to lift up your hands in this place right now. Ich möchte, dass ihr eure Hände hebt hier in dem Ort jetzt. God's light is shining in you. Gottes Licht scheint in euch. Yeah. He's separating light from darkness. Er trennt das Licht von der Dunkelheit. You do not belong to the darkness, and darkness does not belong to you. Du gehörst nicht zur Dunkelheit und die Dunkelheit gehört nicht zu dir. God's not wanting to give you partial truth or half truth. Gott möchte nicht, dass du eine halbe Wahrheit hast oder Teile Wahrheit. God's called you to enter all the way into the light of His truth. Wow. Gott hat dich berufen in das ganze. Thank you, Jesus. Wow. Thank you, Lord. Right now. Thank you, God. Wow. I see the light being turned on inside of you. Ich sehe, wie das Licht in dir angeschalten wird. I actually see a new prosperity mentality being given to you. Ich sehe, wie du eine neue Mentalität des Wohlstands bekommst. In places where the enemy has tried to lie to you about your finances and provision. Da, wo der Feind versucht hat, dich zu belügen über deine Finanzen, deine Versorgung. Where the enemy's been whispering lack, insufficiency, poverty. Wo der Feind dir Mangel, Unzureichenheit und so weiter zugeflüstert hat. The enemy said scarcity, there's not enough to go around. Wo der Feind gesagt hat, Knappheit, da gibt's nicht genug. Right now that lie is being exposed. Ja, diese Lüge wird jetzt aufgedeckt. Let there be light. Es werde Licht. Abundance mentality. Überflussmentalität. Provision mentality. Versorgungsmentalität. Prosperity mentality. Eine Wohlstandsmentalität. Kingdom wealth mentality coming right now in Jesus' mighty name. Wow. Wohlstand, Königreichsmentalität. Wow, God is shifting out. Gott, those old mindsets. Er kehrt diese alten Vorstellungen um. And he's causing light to shine right now in the midst of where there has been darkness. Sein Licht scheint gerade jetzt. Right now I see light shining on your physical body. Ich sehe, wie das Licht jetzt scheint auf deinen physischen Körper. Now this is kind of amazing. Das ist wunderbar. Several years ago, vor ein paar Jahren, Janet and I were reading the scriptures. Haben Janet und ich die Schrift gelesen. And we read in Genesis where it says that God separated light from darkness. Und wir haben gelesen in 1. Mose, wo es heißt, dass Gott das Licht von der Finsternis getrennt hat. And then the thought came. Und dann kam mir der Gedanke. If God separates light from darkness. Wenn Gott das Licht von der Finsternis trennt. Then when believers. Dann, wenn dann Gläubige need healing in their body, in ihrem Körper Heilung brauchen, because some kind of darkness has tried to come in their body, weil eine Dunkelheit in ihren Körper kommen wollte. In the same way, auf dieselbe Weise, that God separated light and darkness, wie Gott Licht und Dunkelheit getrennt hat, as agents of the glory, in der Herrlichkeit, would it be possible, wär's dann möglich, for us to speak, let there be light, dass wir sprechen, es werde Licht, over somebody's physical body, über diese physischen Körper, and see the darkness be separated, und sehen, wie die Dunkelheit getrennt wird, and the light beginning to prevail, und wie das Licht sich durchsetzt. Now, what intrigued us a lot? Sorry. What intrigued us very much? Was uns daran sehr gefallen hat, was that in medical science, dass in der Medizin, medical science uses light, die Medizin benutzt Licht, to treat many different sicknesses, um viele unterschiedliche Krankheiten There's zu heilen. There's a thing called radiation therapy. Have you heard es of gibt it? Zum Beispiel Strahlungstherapie. It's a form of light. Es ist eine Form des Lichts. There's laser therapy. Have you heard of that? Es gibt auch Lasertherapie. Kennt ihr das? They use lasers for all different kinds of things. Die nehmen Laser für alle unterschiedlichen Dinge. They can do these very intricate surgeries, even in the eyes. Die können sehr gezielte Operationen machen, auch in den Augen. Using lasers. Und benutzen dabei Laser. They found that they can use lasers to do surgeries that using other tools would maybe harm other parts of the body. Sie haben auch herausgefunden, dass wenn Sie Laser für diese Operation nutzen, dann würden andere können Sie Operationen machen, die bei den anderen Werkzeugen einfach den Körper verletzen würden. Aber mit dem Laser ist es sicher. Well, whatever we see in the natural, und was immer wir im Natürlichen sehen, is an indicator, ist ein Indikator for what's available in the spiritual. Für das, was verfügbar ist im Geist. So Jen and I thought we can begin doing radiation therapy in the glory. Und dann haben Jen und ich gedacht, wir können ja anfangen, eine Strahlungstherapie in der Herrlichkeit zu machen. We can begin doing laser therapy in the glory. Wir können Lasertherapie in der Herrlichkeit machen. You ask, how do you do laser therapy in the glory? Jetzt fragst du, wie machst du Herrlichkeitstherapie in der Herrlichkeit? Well, you know, a laser is nothing more than a highly focused, pinpointed form of light. Weißt du, ein Laser ist nichts anderes als ein sehr fokussierter Punkt von Licht. So to do laser therapy, all you need is a few hands. Also alles, was du brauchst, um Lasertherapie zu you machen, ist ein paar Hände. You lay hands on the sick, you put your hand on, Pastor George, come here. Du legst deine Hände auf die Kranken. Put your hand on top of mine. Leg deine Hände Pastor auf meine. Pastor Rina, come, put your hand on top of Pastor George's. Pastor Rina, leg deine Janet, Hand put your hand on top of Pastor Rina's. Janet, leg deine Hand oben drauf. Now, this is actually biblical. Das ist sogar biblisch. This is laser therapy. You see, it's das ist Lasertherapie. Focused, es ist fokussiert. Concentrated, konzentriert. Form of light. Eine Form des Lichts. Who needs laser therapy? Wer braucht Lasertherapie? Okay, come here. Okay, with the komm, black and white, come here. Komm, come here. In black und yep, schwarz und weiß. Okay. Kura ba ba ba ba ba ba ba. Yeah, okay. Okay. Yeah, you need it. Du brauchst es. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Now you put your hand under. Jetzt tust du deine Hand da drunter. Und der Laser kommt jetzt durch. It's for your entire body right now. Das ist für deinen ganzen Körper gerade jetzt. The laser light precision of God's glory touching every area from your head to your toes right now. Wow. Alles von deiner Hand bis zu deinen and it's focused right now. Ooh, even on your und foot right now in Jesus' mighty name. Im Jesu mächtigen let Namen. There be light in Jesus. Werde let Licht there be light. Let Jesu there Namen. Be light. Hey, okay, there she goes. Praise okay, God. Hallelujah. Hallelujah. She okay, sit down. She okay, received her laser therapy treatment. Das war jetzt Lasertherapiebehandlung. Now, this is biblical. Das ist biblisch. It's biblical. I'll show you. Ich zeig's euch. Because you saw how Pastor George's hand was on mine. Ihr habt gesehen, wie Pastor Georg's Hand auf meiner war. Und Pastor Renina's oben drauf und Janet's da drauf. Ja, und das haben wir aufgestellt. You can raise the laser to different levels of power. Du kannst den Laser damit okay. auf unterschiedliche Kraftlevel the heben. More light that's imparted, the stronger the laser becomes. Okay. Umso mehr Licht, umso stärker wird der Laser. This is why the Bible says. Deswegen sagt die Bibel. If there's any sick among you, wenn da Kranke unter euch sind, call for the elders of the church. Dann ruft die Ältesten zusammen. It's speaking about those that are spiritually seasoned. Da redet es von denen, die geistlich erfahren sind. When you're sick, don't just call up anybody. Wenn du krank bist, dann ruf nicht einfach irgendwen an. Don't just call Susie Downer. Dann ruf nicht einfach Susie Downer an. Or Beverly Doubting Unbeliever. Oder Beverly zweifelnd und unglaubend. Don't just call anybody. Ruf nicht einfach irgendwen an. Don't call Heidi Heavyweight. Ruf nicht an Heidi der Schwere. Okay. Die Schwere. Schwergewicht. You've got to call those du musst die anrufen, who know the power of God. Die Kraft Gottes kennen. You want to reach out to those who know how to touch heaven. Du möchtest mit denen reden, die wissen, wie sie den Himmel berühren können und den Himmel auf die Erde bringen können. When you call the elders, those that are spiritually seasoned. Wenn du die Ältesten anrufst, die geistlich erfahren sind. Now suddenly you've got a group of hands that are being laid on you. Dann hast du auf einmal eine Gruppe von Händen, die auf dich gelegt werden. And that scripture talks about using oil. Und die Schrift redet auch davon, Öl and it zu talks benutzen. About praying the prayer of faith. Und es redet davon, das Gebet des Glaubens and zu beten. And that's all part of intensifying the laser focus. Und das ist alles Teil davon, diesen Laserfokus zu intensivieren. To release the light, um das Licht freizusetzen, in a way that drives out all sickness, all pain, all disease, so dass alle Krankheit und aller Schmerz ausgetrieben werden. When you release the light, it separates and causes the darkness to flee. Wenn du das Licht freisetzt, dann trennt wow. es und dann muss die Dunkelheit fliehen. I remember when I was first coming into this revelation. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal diese Offenbarung hatte. I had read an article and it's long gone. I don't know where I put it. It was in my preaching notes like 20 years ago. Und da habe ich einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Er war irgendwo in meinen Predigtnotizen vor 20 But Jahren. The general premise of the article. Aber die Idee hinter dem Artikel war. I don't remember the exact phrasing, but I'm gonna make this up, but it's along the lines of what I remember. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich werde es so wiedergeben versuchen. Light, Licht, brings supernatural, not supernatural. Light brings weight loss. Licht bringt Gewichtsverlust. Or use light for weight loss. Something Oder along these benutze lines. Licht für Gewichtsverlust. And it kind of perked me up a little bit. Und es hat mich interessiert. I thought, wow, that's very interesting. Und dachte, ja, das ist sehr interessant. This is a natural article. Das ist ein natürlicher Artikel gewesen. And it went on to explain how Und er hat es erklärt, in medical therapies are using light in der Medizin man Licht benutzt, to bring weight loss. Um Gewichtsverlust zu bewirken. Well, I was going to be ministering in Vancouver, Canada. Und dann sollte ich in Vancouver in Kanada dienen. And I thought, I'm going to try this out. Und habe ich gedacht, oh, das probiere ich mal. So I brought the article with me. Also habe ich den Artikel mitgenommen. And I read the article. Und habe den Artikel gelesen. And I said, if they can use light in the natural. Und dann habe ich gesagt, wenn du Licht im Natürlichen benutzen kannst, then we can use spiritual light in this place. Dann können wir auch das geistliche Licht benutzen. So I said, anybody that wants weight loss, und habe ich gesagt, gibt es jemanden, der Gewicht verlieren möchte? Just stand up, dann steh einfach auf. And, we're gonna release the light. Und wir werden das Licht freisetzen. So, those who have ears to hear are standing tonight. Und die, die Ohren haben zu yeah. hören, die stehen schon. It's coming through. Yeah, es it's coming durch. Through. See, you're already willing to step into a new realm. Ihr seid bereit, in einen neuen Raum einzutreten. Faith is arising in you. There's a new glory Glaube that's coming. Auf in dir. Da ist eine neue Herrlichkeit, wow. die kommt. Wow. Wow. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Some of you, you might just need a little 2 pounds or 5 pounds. Einige von euch brauchen vielleicht nur so 2-3 Kilo. Others, you might need a little bit more. Andere vielleicht ein bisschen mehr. God knows what you need. Gott weiß, was du brauchst. And God responds to faith. Und Gott antwortet auf deinen Glauben. Just lift up your hands in the realm right now. Also hebt eure Hände in dem Raum jetzt. And let's try this out. Und lass es uns versuchen. Father in the name of Jesus. Vater im Namen Jesus. I thank you for your light of your glory. Ich danke dir für das Licht deiner Herrlichkeit. That shines in this place right now in Jesus' mighty name. Die an diesem Ort scheint jetzt in Jesu mächtigen Namen. Lord, I thank you for your laser light focus. Herr, ich danke dir für deinen Laserfokus. That's burning away. Der wegbrennt. Calories. Kalorien. Burning away. Der wegbrennt. The love handles. Die sorry. Love handles, a little extra on the side. Ach so, die Speckfalten. Lord, I thank you for your light. Ich danke für dein Licht. That's burning away the bulge. Das den Bulge, the little extra that's hanging over the front. Das überschüssige yeah. Fett. Dass das wegbrennt. This is a very graphic prayer. Das ist ein sehr, sehr bildliches Gebet. Lord, I thank you. Herr, ich danke dir. That you're burning away the cellulite. Dass du die Zellulite wegbrennst. The flab. The little extra jiggle. Der überschüssige Fett. Lord, I thank you that right now in your glory. Dass jetzt in deiner Herrlichkeit. The light brings supernatural weight loss right now. Dein Licht übernatürlichen Gewichtsverlust bringt. Now, now, now, in Jesus' name, right now. Right now, right now, right now, in Jesus' mighty name. Now, I want you to begin moving in this right now. Just begin moving. Ich möchte, dass ihr euch darin jetzt bewegt. Just begin moving. Just begin moving. You got to move out of your seat. Just begin to move around in this place. Fang an, rumzurennen. As the light begins to shine on you, you just got to begin to move around. Move around, move around. Dann musst du dich einfach bewegen. Move around in this place. Move around. Beweg dich an diesem Ort. Move around. Begin to walk in the light. as he is in the light. Begin to walk in the light. Yeah, walk into your miracle. Wandel in deinem walk Wunder. Into that supernatural weight loss. Wandel in diesem übernatürlichen Gewichtsverlust. Lass das Licht auf dich scheinen. Glory, glory, glory, glory, Herrlichkeit, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Glory. Herrlichkeit. Glory, glory, glory. It's happening right now. Es passiert gerade in this atmosphere of glory. In dieser Atmosphäre der Herrlichkeit. Supernatural weight loss coming. Übernatürlicher Gewichtsverlust, der kommt. You're going to step on the scale. Du wirst auf die Waage steigen. And you're going to see some changes. Und du wirst sehen, dass sich was verändert hat. Yeah, you're going to begin to notice. Du wirst feststellen, that God's begun to do a work in you tonight. Dass Gott heute angefangen hat, an dir zu arbeiten. Halleluja. Halleluja. Lord, we thank you for this realm of your light. Herr, wir danken dir für diesen Raum deines that Lichts, is shining der scheint, to separate the darkness und die Dunkelheit, removing trennt, fat that is no longer useful for us, und das Fett entfernt, das uns nicht mehr nützt, removing that which is not serving your purposes in our life, der das entfernt, was nicht deinen Zweck Lord, in unserem Leben Lord, I thank you for dient. Doing a supernatural work, a supernatural wir miracle. Wir danken dir, dass du ein übernatürliches Werk, ein right übernatürliches Wunder tust, jetzt in Jesu Namen. Now what I want you to do, was ich jetzt möchte, dass ihr tut, is I want you to begin to check your waist. Ist das, ich möchte, dass ihr euren Bauch testet. You need to check your waist because you're going to find that your pants are a little bit bigger. Ihr werdet feststellen, dass eure Hosen ein bisschen größer sind. Your skirt's a little bit looser. Euer Rock wird ein bisschen lockerer sein. There's a little bit extra more room in your dress. Da ist ein bisschen mehr Raum an deiner Brust. Begin to check it. Begin to check it. Prüf es einfach. Yeah, it's happening right now in Jesus' name. Es passiert jetzt in Jesu Namen. It's happening right now in Jesus' name. Es passiert jetzt in Jesu Namen. Wow, who's beginning to notice that your clothes are a little bit looser than they were when you came in? Stell schon fest, dass die Kleider jetzt ein bisschen lockerer yeah, sind. Yeah, okay. Wow, wow. Wow, wunderbar. Who's you're getting that miracle? Hallelujah. Du bekommst das Wunder. Did you see the way she just shook her pants? Hast du gesehen, wie sie ihre Hosen geschüttelt hat? Wow, she's going to have to go out and get some new clothes. Praise God. Sie muss neue Klamotten kaufen jetzt. God's at work. Hallelujah. Gott ist am Wirken. Wow. Who else is beginning to experience that miracle right wer, now? Just wave at me if you're getting that miracle gerade. Right now. Wer, yeah, you. Yeah. What's happening? Yep. I have to pull it in a little bit. He has to pull it in now. Er muss he has to weiter, do his belt even more. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yeah, he's taking it. He's taking it. Woo. Empfang es. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Listen, this miracle is for the men and this miracle is for the women. Das ist ein Wunder now für die Männer dress. Und für die Frauen. Look at her dress. Look at her dress. Schaut ihr ihr Kleid an. She's getting it. Sie hey. Empfängt es. Hey. Hey. Wow. Wow. Yes! Woo! Whoa! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Oh, okay. Lift up your hands right now. Lord, I thank you that the pounds are beginning to melt away right now. Melt danke, away. Dass die Pfunde purzeln. Melt away in Jesus' name. Dass melt sie, away right now. Jetzt wegschmelzen, in melt Jesu away Namen. In Jesus' mighty name right now. In Jesu mächtigen Namen. Now it's happening in the room. Es passiert hier im Raum. And you might say, well, I don't feel anything happening to me. Und vielleicht denkst du, oh, ich spüre gar nicht, dass don't etwas bei mir allow passiert. The enemy erlaube dem Feind nicht, to control the narrative in your mind. Die, das in deinem Kopf zu kontrollieren. Stay focused in faith, fokussiere auf den Glauben. Knowing that God is no respecter of persons, und wisse, dass Gott kein Anschauer der Person ist. One, was er für eine Person getan hat, another, wird er für die andere Person auch tun. God's at work in you, Gott ist am Wirken in dir. Yeah, God's at work in you, Gott ist am Wirken in dir. And there's a supernatural weight loss miracle that's taking place in you. Und da ist ein übernatürliches Gewichtsverlust. Just receive it right now. Receive it in the light. Receive it in the light. Empfang es im Licht. Receive it in the light. Okay. Empfang and you Licht. Can be seated. Und dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. But when you go to sit down, aber wenn ihr hinsetzt, notice hinsetzt, that you're a little bit lighter. Müsst ihr feststellen, dass ihr ein bisschen leichter seid. God's beginning to work. Gott hat angefangen zu wirken. The very first time. Ja, das erste Mal. I ever saw a miracle of supernatural weight loss. Dass ich ein Wunder von übernatürlichem Gewichtsverlust gesehen habe. I was a worship leader. Da war ich Lobpreisleiter. Traveling with an African minister. Und bin mit einem afrikanischen Diener gereist. And this minister had many miracles in his ministry. He taught me a lot about miracles. Und er hatte viele Wunder in seinem Dienst. Er hat mir viel darüber gelehrt. And I remember one night we were in Mississippi. Und ich weiß, eines Nachts waren wir in Mississippi. And there was a woman that came forward. Und da ist eine Frau nach vorne gekommen. And she was obesely overweight. Und sie war übergewichtig. She had a water retention problem in her body. Und sie hatte ein Problem mit Wasser in ihrem Körper zu halten. So that's where your body doesn't let go of the toxins. It stores them up. Oder das ist halt, wo der Körper die Gifte im Körper nicht so she was really suffering. Nicht wegbekommt. She had a lot of extra weight and it was something she just couldn't naturally get rid of. Sie hatte viel extra Gewicht und sie konnte es einfach nicht loswerden. Hat and I remember gelitten. Seeing that minister lay his hands on her. Und ich habe gesehen, wie dieser Diener das die Hand auf sie and gelegt hat. And he spoke to her body just like we did in the spirit tonight in the glory. Und er hat über ihren Körper geredet, wie wir eben gerade. And it didn't look like anything happened. Und es sah nicht so aus, als würde irgendwas passieren. She was just as fat as she was before. Sie war noch genauso dick wie zuvor. So, I mean, you know, just to put it bluntly. So, she's standing at the altar. Also stand sie da an dem Altar. And he gives her an instruction. Und er hat ihr eine Instruktion gegeben. And I'm going to give you the same instruction right now. Und ich werde euch dieselbe Instruktion geben. I want you to soak, saturate in the presence of God. Ich möchte, dass du dich soakst oder dich sättigst in der Gegenwart Gottes. That minister didn't have the revelation of the light that we do tonight. Dieser Diener Gottes hatte nicht die Offenbarung von dem Licht, die wir heute haben. So I'm going to add to it and say soak in the light. Und deswegen werde ich dann hinzufügen, ja, soak in diesem Licht. That's the truth of God. Das ist die Wahrheit Gottes. Know that God's thoughts towards you are good. Wisse, dass Gottes Gedanken zu dir gut sind. Yeah. Some people doubt God's willingness to heal. Einige bezweifeln Gottes Willen, sie zu heilen. Everywhere that Jesus went. Überall, wo Jesus hingegangen ist. When he laid hands on the sick. Als er den Kranken die Hände aufgelegt hat. The Bible says he healed them all. Heißt es, dass er sie alle geheilt hat. So we agree with that truth, with that light. Also stimmen überein mit dieser Wahrheit, mit diesem Licht. And we say, Lord, I thank you that you're healing. Und ich sage, Herr, ich danke dir, dass du heilst. Me in every place where I hurt. Dass du mich heilst in jedem Ort, wo ich verletzt bin. Every place where there's sickness, illness, disease. Überall, wo Krankheit Krankheit ist. Right now, Lord, I thank you that you're shining your light of healing in my life. Ich danke dir, dass du deine Licht der Heilung auf mich zeigst. We soak that in. We soak that in. Wir saugen das auf. Now, something that Janet and I did a few years ago. Etwas, was Janet und ich vorher ein paar Jahre gemacht haben. Is we created a healing CD called "Receive Your Healing." Wir haben eine Heilungs-CD gemacht, die heißt "Empfange deine Heilung." And we might have some in the bookstore. If not, you can find it online. Wir haben vielleicht das auch am Büchertisch, wenn nicht, you du kannst es auch online finden. YouTube, it won't cost you anything. Du kannst es sogar auf YouTube anhören und da kostet es dich gar nicht. But soaking in the healing word, aber in diesem Heilungswort zu soaken, it's soaking in his light and it's driving out darkness. Es ist in seinem Licht zu soaken und es treibt die Dunkelheit raus. So the minister gave this woman an instruction. Also hat dieser Diener hat dieser Frau eine Instruktion gegeben. Sit down and just soak. Er hat gesagt, setz dich hin und soak einfach. I was up on the piano playing. Ich war am Klavier und habe gespielt. A little bit of, you know, soaking type music. Einfach altar, solche soaking ministry type music. Dienstzeitmusik. And I was watching her. Und ich habe auf sie geschaut. And then it looked like she started sweating a little bit. Und es sah aus, als würde sie anfangen zu schwitzen. I thought she's getting really hot. Und ich sage, oh, hier wird's ja richtig heiß. And then the sweat was beginning to drip. Und dann ist der Schweiß richtig geflossen. And I noticed her shirt was getting really wet. Und ich habe gesehen, wie ihr T-Shirt richtig nass wurde. And her pants were getting really wet. Und ihre Hose wurde richtig nass. Everything about her was getting really wet. Alles an ihr wurde richtig nass. And as she continued to soak in the glory. Und während sie weiter in der Herrlichkeit gesaugt hat. And now there was streams of water going down the legs of the chair. Da sind dann so ganz Flüsse von Wasser, and puddles were beginning to form in the carpet. Ihr Bein hinuntergegangen und da war schon eine Pfütze entstanden. And it looked like this woman was literally shedding the pounds as she was sitting in the chair. Und es sah wirklich so aus, als würde sie buchstäblich diese Pfunde runterfließen. Now, I know this sounds totally crazy. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr verrückt. But by the end of the night, aber am Ende des Abends, It looked like this woman had gone to a water park. Es sah aus, als wäre die Frau in einem Wasserpark gewesen. In her church clothes. In ihren Gemeindeklamotten. Ridden the biggest water slide. Als wäre sie eine Wasserrutsche gefahren. And then sat in the front seat. Und hätte sich dann ganz nach vorne gesetzt. She looked totally transformed. Sie sah komplett verändert aus. And what's really amazing, und was wirklich wunderbar war, is you know when you lose weight naturally, wisst ihr, wenn ihr natürlich Gewicht verliert, your skin begins to sag a little bit. Dann hat man so diese überschüssige Haut. Your skin doesn't forget that deine Haut vergisst nicht sofort, dass da was gewesen ist. But this woman, her skin was tight. Aber bei der Frau, die Haut straff. She was obviously much thinner. Sie war sehr viel dünner. And I was up on the platform. Und ich war auf der Plattform. But other people that were around her. Aber andere um sie herum. Were saying, oh. Haben gesagt. The toxins came out of her body. Die Gifte sind aus ihrem Körper gekommen. And it was obvious by the smell. Und es war ganz offensichtlich durch den Geruch. Now, when the glory comes, sometimes things get a little messy. Und wenn die Herrlichkeit kommt, dann wird's manchmal ein bisschen unordentlich. But it's a good messy because God is at work. Aber das ist eine gute Unordnung, weil Gott ist am Wirken. They took that woman to the back room. Sie haben die Frau dann nach hinten genommen. Wrapped her in those baptismal gowns. Haben ihr so Taufkleidung angelegt. Sent her home in a taxi. Und haben sie mit einem Taxi nach Hause geschickt. They had to throw away the chair that she was sitting on. Sie mussten den Stuhl, auf dem sie gesessen ist, wegschmeißen. And the church had to call in the carpet cleaners. Und die Kirche musste auch jemanden anrufen, der den Teppich gereinigt hat, damit der ganze Gestank rausgeht. But praise God. Aber preist den Herrn. She got her miracle. Sie hat ihr Wunder empfangen. Now, there's some things that God does in His glory. Das sind einige Dinge, die Gott in seiner Herrlichkeit tut. That are instantaneous. Die sofort passieren. There's other things that God does in His glory. Das sind andere Dinge in seiner Herrlichkeit. That are gradual. They grow in us. They develop in us. The miracles are being worked in us. Die wachsen, die in uns wachsen, die. That woman lost 100 pounds. Diese Frau hat 50 Kilo verloren. In the natural. Im Natürlichen. If you're trying to lose 100 pounds, wenn du versuchst 50 Kilo zu verlieren, and if you lost it in one day, und du hast es an einem Tag verloren, you would be dead. Dann bist du tot. It's impossible. That's das ist way too much shock for your body. Das ist viel zu viel für deinen Körper. But in the glory, aber in der Herrlichkeit, God can do for you what you cannot do for yourself. Kann Gott das für dich tun, was du nicht für dich selbst tun kannst? Oh, just lift up your hands right now. Hebt eure Hände gerade jetzt. Lift up your hands right now in the glory realm. Hebt eure Hände jetzt in der Herrlichkeit. There's some miracles that are beginning to come into the room right now that look absolutely impossible in the natural. Die im Natürlichen unmöglich aussehen. But God is releasing His ability. Aber Gott setzt seine Fähigkeit frei. The power is glory. Seine Kraft, seine Herrlichkeit. There's some of you, there's several here tonight. Das sind einige hier. Where your children are so far away from the Lord. Wo deine Kinder so weit vom Herrn entfernt sind. In the natural, it looks like an impossible situation. Und im Natürlichen sieht's nach einer unmöglichen Situation aus. Und du hast für sie gebetet. And you've been believing for them. Und du hast geglaubt. And you've cried tears for them. Und du hast geweint um sie. But it looks like nothing's changing. Aber es sieht aus, als würde sich nichts verändern. I'm here to tell you tonight. Ich bin hier, um dir zu sagen, that you sitting in the atmosphere of glory, dass du in der Atmosphäre der Herrlichkeit sitzt, is releasing an impartation, und das setzt deine Zuteilung frei, for your home, für dein Zuhause, for your family, für deine Familie, for your children, für deine Kinder, for your grandchildren, für deine Enkel. There is a realm of generational blessing. Da ist ein Raum, der Generationssegen, der in diesen Raum kommt. All you gotta do is capture it in the light. Alles, was du tun musst, ist dieses Licht einzufangen. The light says, as for me and my house, das Licht sagt für mich und mein Haus, serve the Lord. Wir werden dem Herrn dienen. You're gonna stand and worship the Lord. Du wirst stehen und den Herrn in anbeten, public, in der Öffentlichkeit, beside your children and your grandchildren, neben deinen Kindern und deinen with Enkeln, their hands lifted up, und sie haben and ihre it's Hände going erhoben, to be a redemption story, und es wird eine Geschichte der Erlösung restoration sein, story, eine Wiederherstellungsgeschichte of the glory of the Lord. Hallelujah. Der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Capture your miracle. Nimm dein Wunder in Empfang. Capture your miracle. Take it right now. Nimm es jetzt. Take it right now. Nimm es jetzt. Take it right now. Nimm es jetzt. Nimm es jetzt. Take it right now. Nimm es in Empfang. Jesus' mighty name. Whoa. In Jesu mächtigen Namen. Whoa. Whoa. There's something else I'm seeing right now. Ich sehe noch was. In the spirit, I see God beginning to restore years. In dem Geiste, ich wie Gott Jahre wiederherstellt. That you thought were lost. Jahre, von denen du dachtest, die verloren sind. The glory realm. Der Herrlichkeitsraum. Is the realm of eternity. Ist der Raum der Ewigkeit. It's a realm that always has been. Es ist ein Raum, der schon immer da gewesen ist. And it's a realm that always will be. Und es ist ein Raum, der auch immer da sein wird. And I see this realm of eternity beginning to move into this room tonight. Und ich sehe, wie dieser Raum der Ewigkeit in diesen Raum hier sich hineinbewegt. I see the light of God's glory beginning to shine. It's the light of eternity. Wow. Ich sehe, wie das Licht Gottes Herrlichkeit, das Licht der Ewigkeit beginnt zu scheinen. The light of eternity shining in our hearts. Das Licht der Ewigkeit, das in unseren Herzen strahlt. Illuminating. Wow. There's a connection that's being made. Und da ist eine Verbindung, die hergestellt wird. The Bible says eternity is planted in the hearts of mankind. Die Bibel sagt, die Ewigkeit ist den Menschen ins Herz gesetzt. But see, there's a divine connection that's being made tonight. Aber das ist eine göttliche Verbindung, die heute it's gemacht wird. Our spirit, es ist unser Geist, connecting with the spirit of God, der sich mit dem Geist Gottes verbindet. It's the light of God, es ist das Licht Gottes, beginning to shine into our spirit, die, das in unseren Geist scheint, opening und es öffnet, a portal, ein Portal öffnet for truth, für die Wahrheit. To be deposited within us, eternal truth. Damit ewige Wahrheit in uns gesetzt werden kann. And I see God beginning to give you. Und ich sehe, wie Gott dir gibt. Authority over time. Wie er dir Autorität über die Zeit gibt. Where in the past you've been saying, I don't have enough time. Wo du in der Vergangenheit gesagt hast, ich habe nicht genug Zeit. There's not enough time left. Da gibt's nicht genug Zeit. Where did time go? Wo ist die Zeit hingegangen? Seems like time flies. Die Zeit verfliegt. I need more time. Ich brauche mehr Zeit. God's giving you an authority over time right Gott now. Gott gibt dir eine Autorität über Zeit. In the glory, in that realm of eternity. In der Herrlichkeit, in diesem Raum God's der giving Ewigkeit, you an authority over time. Gibt Gott dir eine Autorität And über I Zeit. See him restoring to you. Und ich sehe, wie er dir wiederherstellt. Years. Jahre. Not just hours or days. Nicht nur Stunden oder Tage. Not just weeks or months. Nicht nur Wochen oder Monate. But I see God restoring years to you. Sondern ich sehe, wie Gott dir Jahre wiederherstellt. These are the years. Das sind die Jahre. That when you look back. Die, wenn du zurückschaust. Some of you call them the wasted years. Einige von euch nennen es die verschwendeten Jahre. Or the years before Christ. Oder die Jahre bevor Christus. Or the foolish years. Oder die dummen Jahre. Or my teenage years. Oder meine Or my partying years. Oder meine Partyjahre. God says, I am restoring to you years. Und Gott sagt, ich stelle dir diese Jahre that wieder her. The enemy tried to destroy. Die der Feind versucht hat zu zerstören. Years that the enemy tried to waste in your life. Jahre, die der Feind hat versucht zu verschwenden God in deinem says, Leben. I am restoring years to you for my glory. Gott sagt, ich stelle Jahre für dich wieder her oh, in meiner yes, Herrlichkeit. You will live longer, ja, du wirst länger leben. And you will live stronger. Und du wirst stärker leben. You will live longer, du wirst länger leben. And you will live stronger. Du wirst stärker leben. You will live longer, du wirst länger leben. And you will live stronger. Und du wirst stärker leben. In the glory, in der Herrlichkeit. And these years that are being restored to you, und diese Jahre, die dir wiederhergestellt werden, are years of favor, favor, sind Jahre favor, der Gunst, favor, Gunst, favor, Gunst, favor, Gunst. Favor. Favor, Gunst. Favor, Gunst. There's somebody here tonight. Da ist jemand hier heute. You were in a car accident 15 years ago. Du warst vor 15 Jahren in einem Autounfall verwickelt. What year is that, Janet? 15 years Welches ago. Welches Jahr ist das? 2009. Either 2008 or 2009. Also 2008 oder 2009. And in that accident, und in diesem Unfall, there was damage that was done to your body. Da ist ein Schaden in deinem Körper entstanden. Even more than the damage, there was a spirit of trauma that tried to hijack on that accident. Aber mehr als das ist auch ein Geist des Traumas reingekommen, der diesen Unfall ausnutzen wollte. It's darkness. Es ist Dunkelheit. That has tried to hide. Die sich versucht hat zu verstecken in deinem Leben. But tonight God wants to shine his light on that. Aber heute Abend möchte Gott sein Licht darauf scheinen. And release complete healing und komplette Heilung freisetzen. And a complete release from the trauma. Und eine komplette Freisetzung von diesem Trauma. Who is that that was in that accident? Wer ist das, der in diesem Unfall war? Honey, ja, komm her. Von daher. Come here. Ja. Thank you, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Just stand right there. Steh einfach dort. Just lift up your hands. Heb deine Hände. The light of God's glory begins to shine on you. Das Licht von Gottes Herrlichkeit soll The light of His glory comes right now. Das Licht Gottes Herrlichkeit I say, jetzt. Let there be light. Let there sag, be light. Lass da Licht sein. Let there be light from the top of your head to the soles of your feet. Von deinem Kopf bis zu deinen Füßen. I command all trauma to go. Ich bete, dass jedes Trauma The light's coming on. Das Licht geht in an. Spirit, soul. Im Geist, in der Seele. And even physically in your body right now. Und sogar physisch in deinem Körper jetzt. Wow. Complete miracle of wholeness being released to you right now. Ein komplettes Wunder in Jesus' mighty name, let there be light. I can feel that glory vibrating through you right now. Ich setze frei, dass die Herrlichkeit vibriert durch dich. Wow. Whew. Those vibrations of glory. That's the alignment that God's bringing in the spirit right now. In Jesus' mighty name, Lord, I thank you for it. Kommt jetzt in Jesu Namen. Lord, I thank you for it. Ich danke dir. Thank you for it. Wow. Thank you for it. Thank you, Jesus. Whoa. Danke, Jesus. Whoa. Mm. Yeah, there it is. Da ist es. Wow. Wow. That light shining right now. Das Licht scheint jetzt. When the light shines, guess what happens to the darkness? Wenn das Licht scheint, was passiert mit der Dunkelheit? Do you remember? Erinnerst du dich? It goes. It es just goes. Gehen. It goes. Gehen. There's no fighting with it. Da lässt sich nicht kämpfen like mit. Tonight when you go home. Wenn du heute nach Hause gehst. Don't scream at the darkness. Schrei nicht zur Dunkelheit. You can't have control over me any longer. Du kannst mich nicht mehr kontrollieren. No, just turn on the light. Nein, mach einfach das Licht an. Just. There's a lot of beautiful believers. Das sind viele wunderschöne Gläubige. That are ruining their voices. Die ihre Stimmen kaputt machen. Voices that were created to praise the Lord. Die Stimmen, die geschaffen wurden, den Herrn zu preisen. Even screaming at the light. Aber sie haben an das Licht angeschrien. I've got two words for you. Ich habe zwei Worte für dich. Stop it. Hör auf damit. Drei Worte. Stop it. Hör auf damit. Just turn on the light. Mach das Licht an. Just turn on. Mach einfach das Licht an. Turn on the light. Hallelujah. Mach das Licht an. Is the revelation coming? Kommt die Offenbarung? I remember several years ago. Ich weiß vor ein paar Jahren. Janet and I, we had just moved into a new home in Palm Springs, California. Das sind Janet und ich in ein neues Heim in Palm Springs, Kalifornien gezogen. This home had three levels. Und das Haus hatte drei Stockwerke. The main level was a carport where you pull in your car. Das Erdgeschoss war so ein Carport, wo man das Auto reinstellen konnte. And then the second level was kind of the main level, living room, kitchen. Und das erste Stock war so Wohnzimmer. And then the third level was bedrooms. Und im zweiten Stock waren die Schlafzimmer. Now in the bottom level. Und unten. This had a workshop on one side of the carport. War auf der einen Seite des Carports war so ein Werkbank. And the other side of the carport had the stairs that went up. From the main level down to the carport. Und auf der anderen Seite waren so die Treppen, wo es nach oben ging. So you can use your imagination to picture what this looks like. Also das kannst du dir vorstellen, wie das aussah. So we were moving things in. Also wir haben die Dinge alle reingebracht. There was a lot of boxes and stuff that we were carrying up these stairs and then up to the main level and up to the bedrooms and then back down again. Und da gab es viele Kisten, die wir hochtragen mussten und dann wieder runter. And I was in my workshop across the other side of the. It was on this side of the carport. Und ich war dann in dieser Werkstatt auf der Seite von dem Carport. And Janet was carrying some boxes over here on this side on the stairway. Und Janet hat Boxen da bei der Treppe getragen. And this stairwell was it was hard tile, like really stone tile. Und die Treppe, die war aus Stein. Now this has nice soft edges here that have been rounded off because that's German precision. Also und die das hier ist alles schön geschliffen, glatt und so, weil das ist deutsche Präzision, den Deutschen ist das wichtig. But I have to say the Americans don't always think about these things. Aber die Amerikaner denken nicht immer an so Sachen. So the edge of the stairs was very sharp. Also die Kanten von der Treppe waren sehr scharf. Sharp stone. Also scharfer Stein. Yeah. And Janet was carrying something up and down the stairs. Und Janet hat etwas die Treppen hoch und runter getragen. Und sie kam gerade runter. And all at once I hear a scream. Und auf einmal habe ich einen Schrei gehört. Janet had lost her footing, I guess. Und sie hat wahrscheinlich das Gleichgewicht verloren. And she began falling down the stairs. Und ist die Treppen runtergefallen. And she screamed as she was coming down. Und sie hat geschrien, als sie runtergefallen ist. And by the time I turned around to look, und als ich mich umgedreht hatte, Janet was in a pile at the bottom of the stairs. War sie auf so einem Haufen ganz unten bei den dropped everything she was carrying. Da wo sie hingefallen ist. And I knew in the natural, und ich wusste im Natürlichen, that this wasn't going to be a good situation. Dass das jetzt keine gute Ausgangssituation ist. She either cut herself on the way down. Entweder hat sie sich auf dem Weg runtergeschnitten. Good case scenario, she would just be bruised from it. Im besten Fall wäre sie einfach nur, hätte sie nur ein paar Schürfwunden bekommen. Maybe she twisted her ankle, maybe, you know, I don't know. Aber vielleicht hat sie sich auch was gebrochen. But something that God had been dealing with me about. Aber etwas, was Gott mir damals gezeigt hat, was hatte, about the glory realm, the realm of eternity. War über den Herrlichkeitsraum, den Raum der Ewigkeit. And I had been reading in 2 Kings. Und ich hatte in 2. Könige gelesen. About King Hezekiah. Über König Hiskia. And you remember that God gave him the ability. Und wisst ihr, dass Gott ihm die Fähigkeit gegeben hat, back time. Do you remember die Zeit zurückzudrehen? Erinnert euch dran? Now the way that time turned back connected to light. Und die Art, wie das die Zeit zurückgedreht wurde, war verbunden mit dem Licht. Their clock at that time was what we would call a sundial. Also was die damals für Uhren hatten, nennen wir heute Sonnenuhren. So it dealt with light and shadows. Also es hat mit Licht und Schatten zu tun. And the question that the Lord asked. Und die Frage, die der Herr gestellt hat, war. Is would you like the shadow to go forward or backwards? Würdest du lieber, dass der Schatten nach vorne geht oder nach hinten? And the prophet answered and said, well, the shadow always goes forward because clock is always going forward. Time is always moving forward. Und er hat gesagt, ja, der Schatten geht ja immer nach vorne, die Zeit geht immer nach vorne. So the prophet asked an impossible thing. Also hat der Prophet um eine unmögliche Sache gebeten. He said, make time go back, make the shadow go backwards. Dreh die Zeit zurück, mach, dass der Schatten sich nach hinten and bewegt. And the Bible says that it happened exactly as he spoke. Und die Bibel sagt, dass es genauso passiert ist, wie er es gesagt hatte. So I had been reading this. Also habe ich das gelesen. Not at that moment, but around that time I've been reading. Also nicht in dem Moment, aber um die Zeit rum. Now I'm working in my workbench. Und ich war dann an meiner Werkbank. Janet screams, she falls down the stairs. Janet schreit, sie fällt die Treppe hinunter. At the bottom of the stairs on the floor. Und ich sehe sie da auf dem Boden liegen. And out of my spirit. Und aus meinem Geist heraus. Rose these words. Kamen diese Worte. I take you back 15 minutes in the name of Jesus. Ich nehme dich zurück 15 Minuten im Namen Jesus. Now that's a strange thing to say. Und das ist was Merkwürdiges zu sagen. Janet looked up at me. Janet schaute mich an. And she said, "What happened?" Und sie hat gesagt, was ist passiert? I said, "I just took you back 15 minutes." Und ich habe gesagt, ich habe dich gerade 15 Minuten zurückgenommen. She said, "I don't even remember carrying these things down the stairs." Sie hat gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass ich diese Dinge die Treppen hinuntergetragen habe. Und habe ich gesagt, das ist, weil ich dich 15 Minuten zurückgenommen habe. There's not going to be one bruise on your body. Da war keine Schürfwunde an ihrem Körper. There's going to be no evidence that you fell down these stairs. Da wird kein Beweis sein, dass du gefallen bist. Because I took you back. Weil ich dich zurückgenommen habe. So she got up. Also ist sie aufgestanden. Was ist passiert? No bruising. Also keine Schürfwunden. No injuries whatsoever. Keine Schmerzen. Keine Verletzungen. Überhaupt nichts. Janet's name is Janet. Janet's name. But her nickname, what I call her at home, also sie heißt Janet, aber wie ich sie zu Hause nenne, is Jenny. Ist Jenny. And before I understood the power of my words, und bevor ich die Kraft meiner Worte verstand. See, if I hugged her. Also wenn ich sie umarmt habe. If I hugged her. Wenn ich sie umarmt habe. Too tight. Zu fest. The next day she'd have bruises on her back. Dann hat sie am nächsten Tag schon so Wunden gehabt, weil ich sie zu fest umarmt habe. So my little nickname for her was Jenny Banani. Also war mein Spitzname für sie like a little, Jenny Banane. Little banana that wie so eine Banane. It's the brown spots. Very fast. Diese braunen crazy. Punkte. That's before I understood the power of words. Also da habe ich die Kraft der Worte noch nicht so verstanden. She's not Jenny Banani anymore. Sie ist nicht mehr Jenny Banane. Yeah, okay, she's just Jenny. Sie ist nur Jenny. And for there to be no bruises on her body. Und dass da keine Wunden an ihrem Körper waren. Absolutely miraculous. Das war ein absolutes Wunder. So we started doing this in our life. Wir haben angefangen, das zu tun in unserem Leben. I was in Hong Kong with Lincoln. Ich war in Hong Kong mit Lincoln. We were on a layover on our way down to Australia. Wir waren hatten so eine Nacht, die wir waren auf dem Weg nach Australien. And there's a really nice Marriott close to the Hong Kong airport. If you're ever passing through. Also da ist eine schöne Gegend beim Hong Kong Airport, wenn du da mal hingehst. Yeah, the Marriott Sky City. Das heißt, go there, it's nice. Marriott Sky City, it's clean. Da musst du hingehen, das ist echt and schön. And a beautiful swimming pool and spa area. Die haben wunderschöne swimming pools und so spa. Lincoln wanted to go swimming, I took him down. Also, wenn du da bist, da hingegangen. And he's all excited, yay! Und ist ganz aufgeregt. Because he just got off like a 14-hour flight. Weil einfach, so really wir waren da vor 14 Stunden im Flugzeug. And he was going to have to take another maybe 11, 12 hour flight to Australia. So, und so he's really nach excited. Australien waren es nochmal 11 Stunden. Also er war, so he's war sehr running aufgeregt. Through the change room. Also er rennt da and durch. There's water on the marble tile floor. Und da ist Wasser auf dem Boden. And he slips. Und er rutscht aus. And he goes completely backwards. Und er fällt nach hinten. And his head goes crack und sein, er fällt voll auf den marble. Kopf. Auf now, den Marmorboden. We had absolutely no time for the devil to interfere with this trip. Und wir hatten wirklich keine Zeit, dass der Teufel mit dem Ausflug da like zwischenfunken Janet told konnte. You this morning, we just don't have time for these things. Wie Janet heute Morgen gesagt hat, wir haben einfach keine Zeit so dafür. I said, I take you back 15 minutes in the name of Jesus. Und ich habe gesagt, ich nehme dich zurück in 15 Minuten im Namen Jesus. Lincoln sits up. Lincoln setzt sich auf. He looks at me. Er schaut mich an. Said, Dad, I knew you were gonna do that. Also, er hat gesagt, Papa, ich wusste, dass du das jetzt machst. I said, there's not gonna be any pain in your body. Ich habe gesagt, da wird kein Schmerz said, in deinem Körper sein. Like? Habe gefragt, wie fühlt sich dein Kopf said, an? I'm fine. Let's go swimming. Er hat gesagt, alles gut, lass schwimmen gehen. And we went swimming. Und dann sind wir schwimmen gegangen. Now, there's been different times we've done this. Und es gibt unterschiedliche Zeiten, wo but wir das gemacht haben. But it's part of the realm of eternity. Aber es ist Teil des Raums der Now, Ewigkeit. You might say, where is this in the Bible? I need more than Second Kings. Du fragst vielleicht, wo ist das in der Bibel? Ich brauche ein bisschen mehr als Zweiter okay, Könige. Okay, well, I'm glad you asked. Ja, ich bin froh, dass du gefragt hast. Because it's Psalm 103. Weil es ist in Psalm 103. David is singing. David singt. And he says, forget not his benefits. Und sagt, vergiss nicht seine he says, he sein Gutes. Forgives your sins. Er vergibt deine Sünden. He heals your diseases. Er heilt deine Krankheiten. He crowns your life with love and compassion. Er krönt dein Leben mit Liebe und Mitleid. Mitgefühl. And the last promise in that initial list. Und das die letzte Verheißung in dieser Liste ist. Is he satisfies your mouth with good things. Er sättigt deinen Mund mit guten Dingen. So that your youth is renewed. So dass deine Jugend erneuert wird. Like the eagles. Wie beim Adler. The Bible talks about time going back. Die Bibel spricht davon, dass Zeit zurückgeht. In such a way for the believers. So für die Gläubigen. That youthfulness can be renewed. Dass die Jugend erneuert werden kann. Whoa. Wow. There's no age limits on this. Da gibt's keine Altersgrenzen. So it's not like, well, I just celebrated my 40th birthday. Ich habe jetzt gerade meinen 40. Geburtstag gefeiert. So now I'm over the hill. Also jetzt bin ich über den Berg. No. Nein. It doesn't matter where you are on the hill. Es ist nicht wichtig, wo du auf dem God Berg wants bist. To take you back to the top of Mount Zion. Gott möchte dich zurücknehmen an den Gipfel von Mount Zion. To live on the top of the mountain. Um an der Spitze des Berges zu to sein. To live that ascended life in His glory. Um dieses aufgestiegene Leben in seiner Herrlichkeit so zu leben. So that your youth is renewed like the eagle. So dass deine Jugend erneuert ist wie the bei einem eagle Adler. Soars. Der Adler fliegt. The eagle lives in the ease. Der Adler lebt in Leichtigkeit. The eagle is energized. Der Adler ist voller Energie. The eagle is not worn out by flapping his wings. Der Adler ist nicht erschöpft dadurch, dass er mit seinen Flügeln schlägt. No, there's an ease in the glory. Sondern da ist eine Einfachheit in and der Herrlichkeit. Tonight I'm prophesying over you tonight. Und auch heute Abend prophezei ich über that dir. Is the light of God begins to shine. Dass während das Licht Gottes scheint. The light of truth begins to come to you. Das Licht der Wahrheit wird zu dir kommen. New realms of glory being open to you. Neue Räume der Herrlichkeit werden dir aufgeöffnet. There's a supernatural refreshing, re-energization. Das ist eine übernatürliche Erfrischung und your youth is being renewed like the eagles. Deine Jugend wird erneuert wie beim Adler. You might say, well, I'm 65, I'm 75, I'm 85. Vielleicht sagst du, ich bin 65, 75, 85 oder 90. Your youth is being renewed like the eagles. Deine Jugend wird erneuert wie beim Adler. Your latter years will be greater than your former years. Deine späteren Jahre werden noch größer God sein als deine früheren to do Jahre. More through you now Gott möchte mehr durch dich than jetzt he's done tun, through you in the past. Als er in der Vergangenheit durch dich I see a supernatural favor coming on your life. Ich sehe eine übernatürliche Gunst, die auf dein Leben kommt. To rise up, dass du aufsteigst. To rise up, to rise up, to rise up, to rise up, to rise up, to rise up. In everything that God has called you to do. In alles, was Gott, für was Gott dich berufen hat. And you're gonna do it in the ease of the glory. Und du wirst es tun in der Einfachheit der Herrlichkeit. Oh, there'll be no more striving, no more struggle. Da wird kein Kämpfen mehr sein. This is not a difficult thing. Das ist nichts Schweres. Oh, for it's a glory thing. Es ist ein herrliches Ding. It's a glory thing. Es ist etwas Herrliches. The light is shining on you. Das Licht scheint auf the dir. The light is shining in you. Das Licht scheint in dir. And the light. Und das Licht. Whoo. You know, another thing that they use light for. Eine andere Sache, für die sie auch Licht benutzen. It's called solar power. Ist Solarkraft. I see that in the spirit right now. Ich sehe das im Geist. I see you got solar panels all over your wings. Ich sehe, wie du diese Solarplatten überall auf deinen Flügeln hast. You got solar power panels all over your wings. Du hast auf deinen Flügeln Solarplatten. Don't think, well, I'm gonna run out. Denk nicht, oh, mir geht die Kraft aus. I can't expend too much energy. I've got to conserve. Kann nicht so viel Energie verbrauchen. Don't let the spirit of the world get on you in these days. Lass nicht den Geist der Welt auf dich kommen in diesen Tagen. For greater is He that is in you than he that is in the world. Denn größer ist der, der in dir ist, als der in der Welt ist. Hey, the same spirit. Derselbe Geist. That raised Christ from the dead. Der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Lebt in dir. Energizing you. Er energetisiert dich. Giving you full fun. Er gibt dir die volle Funktionalität, unbegrenzte Kraft in, the glory. In der Herrlichkeit. Hey. Hey. Hey, wow, wow, okay, okay. So, also, there's some signs that God's going to release. Das sind jetzt ein paar Zeichen, die Gott freisetzen will. As a sign to you of what he's doing in you. Als Zeichen für dich, was tun wird. Number one. Erstens. You're going to find yourself having more vitality. Du wirst feststellen, dass du mehr Vitalität hast. Some of you have been getting weary in your body. Einige von euch sind schwach geworden in ihrem Körper. And you've noticed lately you have to rest in the day. You have to lay down for a little nap. Und du hast festgestellt, dass du dich tagsüber mehr hinlegen musst und einfach einfach frisch zu werden. Okay, you're not going to need that nap any longer in the day. Und du wirst diesen Mittagsschlaf nicht mehr brauchen. You're going to find your energy levels increasing. Yeah, okay. Du wirst feststellen, wie deine Energielevel sich erhöhen. I see the light shining on you right now. Ich sehe, wie das Licht jetzt auf dich scheint. And it's actually correcting hormonal balances in your body. Und es korrigiert auch hormonelle Imbalanzen in deinem chemical Körper. Chemical balances are coming back into normality right die now. Die chemische Balance kommt wieder in die Normalität. Whew, thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you. I even see blood sugar levels. Ich sehe auch, wie der Blutzuckerspiegel coming into proper balance. In die richtige Balance kommt. I see the light shining. Ich sehe, wie das Licht scheint. On the disease called diabetes. Auf die Krankheit, die man Diabetes nennt. And I see wholeness coming to your body right now in Jesus' mighty name. Ich sehe, wie Vollheit in deinen Körper kommt. I see you stepping into the light. Ich sehe, wie du in das Licht eintrittst. The light shining on. Das Licht scheint auf dich. Oh, and the light's purifying your blood right now. Und das Licht Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. There's a purification that's okay, there it is. Da ist es. Yep. Yeah. There's a medical therapy called light irradiation. Ja, da gibt's eine medizinische Technik, die heißt Licht. And it's where the light is used to purify blood cells. Und da wird Licht benutzt, um Blutzellen zu reinigen. I see that happening right now in the spirit. Ich sehe, wie das im Geist gerade passiert. Now, there's a sign connected to this. Und da ist ein Zeichen, das damit in Verbindung steht. There's two different things here. Da gibt's zwei Dinge. I see God beginning to remove wrinkles. Ich sehe, wie Gott Falten entfernt. And beginning to remove age spots from your skin. Und Alterszeichen von deiner Haut entfernt. Your youth being renewed. Deine Jugend wird erneuert. People gonna look at you. Leute werden dich anschauen. And say, who is your Botox person? Und werden fragen, von wem bekommst du deinen Botox? And you're gonna have to tell them. Und du musst ihnen sagen. It's Jesus. Es ist Jesus. And they're gonna say. Und sie werden sagen. You mean Jesus? Meinst du Jesus? Is he a doctor in Mexico? Ist es ein Arzt aus Mexiko? No. Und du sagst nein. Jesus. Nein, Jesus. He lives inside of me. Er lebt in mir. And he's providing my Botox surgery. Hallelujah. Okay. Er gibt mir die Botox-Operation. He's removing some wrinkles right now. Er entfernt jetzt Falten from your face. Aus deinem Gesicht. He's restoring your skin. Wow. Er stellt deine Haut wieder her. There it is. Now this is biblical. Und das ist biblisch. Job said, Hiob sagt, that when he was touched by the Lord, dass als er vom Herrn berührt wurde, that his skin was restored, dass seine Haut wiederhergestellt like that wurde, of a little baby. I'm noticing some gold coming on my arm. Wie die von einem kleinen Baby. Ich sehe, wie bei mir. Some of you need to look at your hands right now. Look at your arm. Hebt eure Hände jetzt oder ja, schaut auf eure Hände. Some of you begin to get some gold. Einige von euch werden jetzt Gold bekommen. Maybe silver, diamond dust coming. Silber oder Diamantenstaub. It's a sign to you that the glory is moving right now in Jesus' mighty name, Lord. I thank you for it. Dank ihm dafür. Who's beginning to get a little sparkles in your hands? Just wer wave at me real quick. Kleinen Goldstaub. All over this place. Thank you, Jesus. Überall, wow. Ja. Wow. Thank you, Lord. Danke, it's a sign that the glory is coming in the room right now. Es ist ein Zeichen, dass die Herrlichkeit in now, den Raum kommt. The glory is coming upon your skin. Die Herrlichkeit kommt auf deine Age Haut. Age reversal. Dein Alter wird zurückgesetzt. Wrinkle removal. Falten werden entfernt. Now, wrinkle removal is very scriptural. Faltenentfernung ist sehr biblisch. The Bible says Jesus is coming back. Die Bibel sagt, Jesus kommt zurück. For a church. Für zu einer Gemeinde. Without spot or wrinkle. Ohne Falten. So Lord, right now. Also jetzt. We're gonna take that verse. Wir nehmen diesen Vers. And allow it to work on our skin. Thank you, Jesus. Und erlauben ihm, dass er auf unsere Haut beginnt zu wirken. Yeah, Lord, I thank you right now. Herr, ich danke dir jetzt. That you bring wholeness in every kind of way. Dass du Fülle bringst in jeder Art und Weise. I command age spots to go. Ich befehle, dass Alterszeichen gehen. I command wrinkles to go from your body. Dass Falten von deinem Körper gehen. I command your energy levels to be restored. Ich befehle, dass deine Energielevel wieder hergestellt werden. Even as the light shines on you and purifies your blood. Während das Licht auf dich scheint und dein Blut reinigt. Things coming back into proper balance and harmony. Die Dinge kommen in die richtige Balance Lord, und Harmonie. Lord, I thank you for doing it right now. Herr, ich danke dir, dass du es jetzt tust. In your glory. In deiner Herrlichkeit. Now you're going to have to go home and look at in the mirror. Und du musst nach Hause gehen und im Spiegel schauen. And then come testify tomorrow. Und dann kannst du morgen Zeugnis geben. When you begin to notice, wenn du feststellst, that wrinkles that you've looked at every single day, dass die Falten, auf die du jeden Tag geschaut hast, have disappeared, verschwunden sind. Yeah. Yeah. Tonight, heute Abend, you're gonna have a beauty sleep. Hast du einen Schönheitsschlaf? Yeah. Listen, Jesus is not coming back for Cinderella's ugly stepsister. Weißt du, Jesus kommt nicht zurück für Cinderellas hässliche Stiefschwester. He's coming back for a beautiful bride. Er kommt zurück zu einer wunderschönen Braut. Hallelujah. Hallelujah. The word says that he gives his beloved rest. Er gibt seinen Geliebten Ruhe. He gives his beloved rest. Wow. Okay. Er gibt ihn Ruhe. So tonight you're gonna have sweet dreams and visions. Also du wirst heute ruhigen Schlaf und Visionen haben. Even as you have beauty sleep. In deinem Schönheitsschlaf. I see another sign coming. Ich sehe ein anderes Zeichen, das kommt. Ich sehe. I'm just gonna say it. Ich werde es einfach sagen. I see white and gray hair. Ich sehe weiße und graue Haare. Returning to its natural color. Die in ihre natürliche Farbe zurückkehren. And if you say, well, I'm bald, I don't have any hair. Und wenn du sagst, oh, ich habe eine Glatze, ich habe gar keine Haare. Well, then I speak over you. Dann spreche ich über dir. The chia pet anointing. Do you know what a chia pet is? No. Chia pet. No. It's like a cute little clay pot. Okay. They make it like a little face of a person. Okay, so eine, wie so ein. Yeah. And then they spread this mixture of like clover seeds kind of all over the top of it. Also es ist von wie so Ton und. It's like a bald little person, the clay person. Ach so, so ein Tonfigur mit yeah. mit der Glatze und dann tut man da. Then they put this like clover paste kind of on the top. Dann top. Machen sie da so eine Paste drüber, Kresse drüber. One or two days. Und nach zwei oder drei Tagen. The little clay person starts growing hair. Hat diese Figur Haare. So I speak that anointing over you tonight. Und diese Salbung setze ich über dir frei heute Abend. The hair. Growth anointing. Die Haarwachssalbung. I'm just thinking about the lady in the Philippines. Ich denke einfach über die Frau in den Philippinen nach. That when I said I'm speaking the hair growth anointing. Die als ich gesagt habe, ich setze she accidentally put her hands up because she was so excited to receive everything that God had. Sie hat auch versehentlich ihre Hand hochgehoben, weil sie alles bekommen wollte, was Gott hatte. And she came back to the church with hair all over her lip. Und dann ist sie zurückgekommen und hatte Haare überall auf ihrer Lippe. So be it according to your faith. Also es sei gemäß deinem Glauben. She said, I don't want this anymore. Hat gesagt, nee, das will ich jetzt nicht mehr haben. Okay. Only if you want it, put your hands up. Also nur wenn du es willst, heb deine Hände hoch. Lord, I thank you right now. Herr, ich danke dir jetzt. That you're releasing signs. Dass du Zeichen freisetzt. Of your glory. Deiner Herrlichkeit. Signs of your light. Zeichen deines Lichts. Signs of eternity. Zeichen von Ewigkeit. Being released right now in Jesus' mighty name. Die über dir freigesetzt werden jetzt in Jesu mächtigen Lord, Namen. Lord, I thank you for doing it. Ich danke dir, dass du es tust. God, I thank you for the ageless realm. Ich danke dir für den alterslosen Raum. The realm of your light. Den Raum deines Lichts. Your light, your eternal light. Dein ewiges Licht. Wow. In your light. In deinem Licht. We receive every good and perfect gift. Empfangen wir jede gute und perfekte Gabe. That comes from above. Die von oben kommt. Coming down. Sie kommt nach from the Father of heavenly lights. Vom Vater des himmlischen Lichts. In the light. Im Licht. We receive your gifts right now. Wow. Empfangen wir deine Gabe. Jetzt. I see new spiritual gifts being released right now in this place. Ich sehe geistliche Gaben, wie sie freigesetzt werden. Some of you have been seeking, like the Bible says, earnestly seek the spiritual gifts. Einige von euch haben nach den geistlichen Gaben gesucht oder sich ausgestreckt. Some of you have been seeking that gift of prophecy. Einige haben nach der Gabe der Prophezeiung sich ausgestreckt. Andere haben nach der Gabe des Glaubens sich ausgestreckt. The working of miracles. Die Gabe des Wunderwirkens. The gift of the word of knowledge. Des, der Wunder, Worte der Erkenntnis. The gift of tongues, interpretation of tongues. Oder der Zungen oder der Interpretation the different von gifts der you've been pressing in, asking God for the power gifts, the revelatory gifts. Einige haben auch gebeten für die Offenbarungsgaben, die Kraftgaben. Been asking for those vocal gifts. Oder für diese Stimmgaben. And right now I see God responding und jetzt sehe ich, wie Gott auf den Ruf deines Herzens antwortet. I see gifts coming down from heaven right now. Ich sehe, wie die Gaben vom Himmel kommen. The way I see them is silver boxes. Ich sehe sie wie so silberne Boxen. And they're wrapped with beautiful red bows. Und sie sind mit schönen roten Schleifen versehen. I believe the red shows that they were paid for by the blood of Jesus. Und ich glaube, das Rot steht dafür, dass sie vom Blut Jesu bezahlt wurden. And I know that silver, I know this in my natural mind that silver represents redemption. Und ich weiß, dass Silber für Erlösung steht. But there's probably another revelation in there too. Aber vielleicht ist da noch weitere Offenbarung. But I see these gifts coming down. Und ich sehe, wie diese Geschenke nach unten kommen. They're wrapped. Sie sind verpackt. And they're being given. Und sie werden gegeben. Without charge. Ohne dass es was kostet. But they must be received. Aber sie müssen empfangen werden. You've got to engage with the revelation. Du musst damit darauf eingehen. You've got to partner with what God's doing. Du musst dich mit dem eins machen, so was Gott tut. Lift up your hands tonight. Also ich möchte, dass ihr eure Hände lift hebt your hands heute Abend. Hebt eure Hände in die Herrlichkeit. And say, Jesus, und sagt, Jesus, I receive ich empfange the spiritual gifts, die geistlichen Gaben, that are being given to me right now. Die mir jetzt gegeben werden. I fully receive ich empfange vollständig the impartations, die Zuteilungen, the supernatural transference, den übernatürlichen Transfer, that's coming down from your light in Jesus der von deinem Licht kommt, in Jesu mächtigen Lord, I thank Namen. You that you're shining greater truth. Ich danke dir, dass du noch größere Wahrheit scheinst. I choose to receive and activate ich entscheide mich, zu empfangen und zu aktivieren the gifts that you're giving. Die Gaben, die du mir gibst. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Wow. Amen. Amen. Wow. Wow. Thank you, wow. Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. I just got this in the spirit. I just got this in the spirit. Ich habe das gerade im Geist empfangen. I just saw that about the gifts. Ich habe das über die Geschenke gerade gesehen. I feel the Lord's leading me to talk about some of the gifts tomorrow morning. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass ich morgen über einige dieser Gaben sprechen werde. I haven't talked to Pastor George or Irina yet. Ich habe mit Pastor Georg und Irina noch nicht darüber gesprochen. But I'm sure it will be fine. Aber ich denke, es ist in Ordnung. We're going to have a mass impartation service. Wir werden ein Masse Zuteilungsservice tomorrow and pray for every single person. Und wir werden für jeden beten. We'll make a fire tunnel. Wir machen einen Feuertunnel. And everybody can come through. We'll lay hands on everybody and it will be. Wir werden die Hände auflegen. It'll be wild. Es wird wild. I want to give you an opportunity right now. Ich möchte euch jetzt die Gelegenheit geben. To sow into the glory. In die Herrlichkeit zu säen. There's something about sowing our finances. Da ist etwas damit, wenn wir unsere Finanzen säen. That activates things in the spirit. Die Dinge im Geist aktiviert. I remember Janet and I. Ich erinnere mich, dass Janet und ich catching the spirit of generosity. Als wir diesen Geist der Großzügigkeit gefangen haben, und das kannst du wirklich, den fangen. You can become a very generous giver. Du kannst wirklich ein großzügiger Geber werden. And at the time that we caught that spirit of generosity, und zu der Zeit, wo wir diesen Geist der Großzügigkeit empfangen haben, we had a very limited income. Da hatten wir ein sehr begrenztes Einkommen. But God challenged us. Aber Gott hat uns herausgefordert. And the way he challenged us, he said, will you sow $1,000 seed to this specific ministry? Und wie uns herausgefordert ist, hat uns gefragt, werdet ihr $1,000 in diesen Dienst hier bieten? And we thought, wow, that would be amazing. Und wir haben gesagt, wow, das wäre wunderbar. Yes, God, we'll sow $1,000 seed. Ja, wir werden $1,000 Saatgut the säen. Only problem, das einzige Problem is that we didn't have $1,000. Ist, dass wir keine $1,000 hatten. Now, I believe that God will not ask you to do something that's impossible. Und, aber ich glaube, dass Gott dich nicht darum bitten wird, etwas zu tun, was unmöglich ist. So God asking us to sow the $1,000 seed, although it wasn't in our bank account. Also, dass Gott uns gebeten hat, diesen $1,000 zu geben, obwohl es nicht auf unserem Konto war. He was giving us a new revelation. Er hat uns eine neue Offenbarung gegeben. That if we would trust him, dass wenn wir ihm vertrauen würden. Listen, his word says he gives seed to the sower. Es heißt im Wort, er gibt Samen dem Säher. If you're committed to be a generous giver, wenn du dich verpflichtest, ein großzügiger Geber zu sein, you can expect more seed to come back in your life so that you continue to be generous. Dann kannst du erwarten, dass mehr Samen in dein Leben kommt, damit du weiter großzügig sein kannst. Actually, you can expect a harvest to come into your life. Also du kannst erwarten, dass eine Ernte in dein Leben that kommt. That brings you into kingdom prosperity. Die dich in den Königreichswohlstand bringt. In some church circles, the word prosperity is like a dirty word. In manchen Kirchenkreisen ist Wohlstand ein schmutziges Wort. People don't want to talk about it. Leute wollen da nicht drüber reden. But true kingdom prosperity. Aber der wahre Wohlstand des Königreichs is having enough to meet your own needs. Ist genug zu haben für deine eigenen Nöte. With enough left over to be generous on every occasion. Und genug über zu haben, um großzügig sein bei jeder Gelegenheit. True kingdom prosperity has nothing to do with greed. Wohlstand des Königreichs hat nichts zu tun mit Gier. It has everything to do with being faithful to walk in your call. Es hat zu tun damit, dass du treu bist in deiner Berufung. And having the God-given ability to bless others to walk in their call also. Und die gottgegebene Fähigkeit zu haben, andere in ihrem zu segnen. So Janet and I began believing for that $1,000. Und Janet und ich haben dann angefangen zu glauben für diese $1,000. And guess what happened? Und wisst ihr, was passiert ist? God gave us the money to sow. Gott hat uns das Geld gegeben, das wir now, sehen what's wollten. So amazing is because he gave us a vision for sowing. Und was so wunderbar ist, er hat uns diese Vision fürs when Geben the money gegeben. Began to come in, und als das Geld reinkam, we weren't wasting it on frivolous things. Haben wir es nicht verschwendet an irgendwelche Dinge. But we noticed, oh, God's bringing in the money so we can sow. Sondern wir haben gewusst, Gott bringt das Geld, damit wir säen können. And the money was coming. Und das Geld kam. And when we got that $1,000, und als wir diese $1,000 bekommen I'll haben, never forget it. Ich werde das nie vergessen. Because when Janet and I sowed that $1,000 offering, weil als Janet und ich dieses $1,000 Gabe gesät haben, it broke a poverty spirit over our lives. Da hat es einen Geist der Armut über unserem Leben gebrochen. It took us to a new level. Es hat uns auf eine neue Ebene gebracht. When you get a new vision for giving, weil wenn du eine neue Vision über Geben bekommst, God will give you a new vision for living. Dann wird Gott dir eine neue Vision fürs Leben geben. You'll begin to break out of the small little confining box you used to live in. Oh, I can't do too much. God can't really use me. Dann wird Gott dich aus dieser kleinen Box, wo du gefangen bist, befreien. Oh ja, ich kann nicht zu viel tun. Gott benutzt mich. When God enlarges your ability to give and be generous, wenn Gott deine Fähigkeit zu geben erweitert. There's something about being generous that absolutely the enemy hates. Da gibt's etwas an Großzügigkeit, was der Feind absolut hasst. When you break out of that spirit of poverty, wenn du aus diesem Geist der Armut ausbrichst, and you enter into that realm of abundance, und du in diesen Raum des Überflusses eintrittst, there's nothing that God can't do through you. Da gibt's dann nichts, was Gott nicht durch dich tun könnte. In every kind of way, it's amazing. Auf jede Art und Weise, das ist it's wunderbar. Amazing. Wow. Das ist wunderbar. So tonight I want to encourage you to sow into the glory. Also ich möchte euch heute Abend ermuntern, in die Herrlichkeit zu säen. Ich ermuntere euch, großzügig zu sein. You can prophetically sow into words that have been spoken. Du kannst prophetisch in Worte sehen, die ausgesprochen wurden. Visions that you've been receiving. Visionen, die du empfangen hast. Things that the Lord has been impressing upon your heart. Dinge, die der Herr auf dein Herz gesät hat. You can sow into these things in the glory realm. Du kannst auf diese Dinge sehen in dem Herrlichkeitsraum. And listen, the glory realm atmosphere like this, it's the most fertile ground to sow into. Und eine Herrlichkeitsatmosphäre wie diese, das ist einfach der fruchtbarste Boden, in den du säen kannst. A miracle seed planted into miracle soil. Ein Wundersame, der in Wunderboden gesät wird. Produces a miracle harvest. Und er bewirkt eine Wunderernte. How many of you want that miracle harvest? Wer möchte diese Wunderernte? Okay, a few of you. Ein paar von euch. I want that miracle harvest. Ich möchte diese Wunderernte. Not for myself. Nicht für mich. But I want to be a distributor of it. Sondern ich möchte jemand sein, der das verteilt. Everywhere I go, I want to be able to release miracles. Überall, wo ich hingehe, möchte ich diese Wunder freisetzen. I want to be a miracle carrier, but a miracle releaser. Ich möchte nicht nur ein Wunderträger sein, sondern auch jemand, der es frei weitergibt. So if you want to receive that miracle harvest, I encourage you sow a miracle seed. Also wenn du diese Wunderernte sehen willst, dann ermunte ich, gib einen Wundersamen. This is good ground. This is God ground. Das ist guter Boden. Das ist göttlicher Boden. It's ground that accelerates. Und das ist Boden, der beschleunigt. Amen. Der das Wachstum beschleunigt. So there's a few ways that you can give tonight. Also es gibt einige Arten, auf die du geben kannst. And they'll put it up here on the screen. Und das seht ihr auf dem Bildschirm. You can give through PayPal, you can give online through the website. Also ihr könnt online über die Website geben, über you PayPal. You can also give through bank wire transfer if you're in Europe. Über Banküberweisung in Europa. And there's a little card underneath your seat. Oder wenn ihr hier seid, dann habt ihr auch einen Zettel unter eurem Stuhl, wo einfach you so eine Verpflichtungserklärung ist, die ihr austragen könnt. Der Heilige Geist and some of you are being stretched to do something you've never done before. Und einige von euch werden herausgefordert, etwas zu tun, was sie noch nie zuvor getan haben. But that's a good thing. Aber das ist was Gutes. It's a form of insanity. Es ist eine Art der Verrücktheit. To keep doing the same thing. Die dasselbe zu tun. And expect a different result. Immer wieder dasselbe zu tun und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. So tonight I want the ushers to come forward. Also ich möchte heute Abend, dass die Ordner nach vorne kommen. How many ushers do we have? Wie viele Ordner haben wir? Two? Eight. Okay. Oh, eight. Oh, eight. Okay. So if all the ushers will come forward with your bucket. Also die Ordner kommen nach vorne mit den Eimern. Bring your bucket. Bring den Eimer. And just stand up here. Und stellt euch hier hin. And I want you to face the people. Und ich möchte, dass ihr euch zu den Leuten dreht. And we're going to do something a little bit different. Und wir machen es etwas anders. We're going to sow different. Wir geben anders. We're going to go big. Wir machen es groß heute. We're going to be generous. Wir werden großzügig sein. We're gonna give in faith. Wir geben im Glauben. With intention. Mit voller Absicht. No sense being a bucket plunker. Kein wir halten nichts zurück. You know what a bucket plunker is? Wisst ihr, was ein Bucket plunker ist? Well, I do this every offering. I just do this. Plunk. Jedes Mal, wenn es ums Geben geht, there's mach ich no faith so, in that. Bumm. Da ist kein Glaube drin. Tonight you come with your seed. Heute kommst du mit deinem God, Saat. I think you, it's miracle seed. Dein Wundersaatgut. I see this as my miracle seed. Und du sagst, Gott, ich gebe das als einen and tonight, Wundersamen. Und tonight, heute Abend I'm choosing to sow this in faith. Entscheide ich mich, das im Glauben zu geben. So I want all of the ushers to put out your left hand. Ich möchte, dass all die Ordner ihre linke Hand heben. Oh, this is right hand. Die rechte Hand heben. Yeah, put out your right hand. Okay. Ja, die rechte Hand. The other left. Okay. Yeah. Das andere links. And when you come forward and you sow in faith, wenn ihr nach vorne kommt und im Glauben gebt, dann werdet ihr einschlagen. Dann ist es ein getaner Deal. My seed has been planted in miracle soil. Es ist versiegelt in Wunderboden. And I am receiving my miracle harvest. Und ich werde meine Wunderernte empfangen. Are you ready to come and give? Seid ihr bereit zu kommen und zu geben? Okay, prepare your offering. Also bereitet euer Saatgut vor. Once you prepared your offering, I want you to stand up and we're going to pray before you come. Wenn ihr das vorbereitet habt, dann möchte ich, dass ihr es aufsteht und dann möchte ich drüber beten. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Lord, we thank you for your glory. Herr, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Your harvest glory. Wir danken dir für deine Ernteherrlichkeit. Your glory that's bringing forth abundance. Deine Herrlichkeit, die in every way, bringt. Spiritually, in emotionally, Weise, physically, financially, every kind of way. Finanziell, auf jede your Art abundance Weise. Flowing into our lives so that we can be Überfluss, a blessing. Der in unser Leben fließt, dass wir ein Segen thank sein you, Jesus. Können. Danke, Jesus. Thank you, God, for what you're doing in Europe. Danke, Herr, für das, thank was du God, for what you're doing Europa. In Germany. Come on, danke just thank das, God for what he's beginning to do in your nation. nation right now. Danke Gott, was du in deiner Nation tut. You're sowing into revival and glory. Du sähst in Erweckung und in Herrlichkeit. You're sowing into breakthroughs in your city. Du sähst in Durchbrüche in deiner Stadt. You're sowing into breakthroughs in your family. Du sähst in Durchbrüche in deiner Familie. You're sowing into the healings and the miracles. Du sähst in die Heilungen und die Wunder. Financial provisions. Finanzielle Versorgung. You're sowing into signs and wonders, impartations. Du sähst in Zeichen und Wunder und Zuteilungen. To carry the word to the nations. Um das Wort Gottes an die Nationen zu tragen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Some of you need to sow a seed into your marriage. Jemand muss einen Samen sehen in seine Ehe. I'm seeing this also. Some of you need to sow a seed for your church and your business from your church or your business account. Und ich sehe auch, dass manche müssen in ihre Gemeinde oder in ihre Geschäft sehen von ihrem Geschäftsaccount. Some of you have been saying, I need a breakthrough in my business and God wants to give it to you. You're going to have to sow that seed from your bank account, from your business. Und manche brauchen einen Durchbruch in ihrem Unternehmen und Gott möchte, dass du einen Samen sähst von deinem Unternehmen aus. Ein personal, be obedient to the Spirit of God. Come on, lift up your offering right now. Some of you are giving online or giving through the wire transfer. Just lift up your phone or lift up your offering envelope or lift up your obligation card. Father, in the name of Jesus, right now. Vater, im Namen Jesus, jetzt. Lord, I thank you that you're moving in this offering. Wir danken dir, dass du dich in dieser Gabe begibst. We will not miss the move of your spirit. Wir werden das Bewegen deines Geistes nicht verpassen. Lord, we choose to be generous givers. Herr, wir entscheiden uns, großzügige Geber zu sein. And as we do, we position ourselves to be generous receivers also. Und während wir das tun, positionieren wir uns, dass wir großzügige Empfänger sind. Lord, I thank you that even as you give us new faith to sow tonight. Und ich danke dir auch, dass du, während du uns den Glauben gibst, zu sehen heute Abend, a new glory that's being returned to our life. Dass da eine neue Herrlichkeit in unser Leben gebracht wird. We choose to sow. Wir entscheiden uns we zu choose to receive. Wir entscheiden uns zu empfangen. We choose to live in your glory. Wir entscheiden uns, in deiner Herrlichkeit Let zu leben. There be light. Es werde Licht. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, come. Okay, come and sow. Come and sow. Come and give. Thank you, Jesus. Danke, wow. Jesus.